Ich schieb mal den Koffer und pass auf, das ist ganz gut. So, Moment hier. Glaube ich, du die Tasche hier. So. Dankeschön. Danke. Ich dachte, ich schaffe den Anschluss nie hier in Bern. Der Zug hätte doch schon vor einer halben Stunde abfahren sollen. Ja, ja. Aber die Schweizer nehmen es nicht so genau mit ihren Fahrplänen. Da kann man nur sagen. Gott sei Dank. Was für ein herrlicher Pelzmantel, Yves. Ja, danke schön. Wie gefallen dir meine Schuhe hier? Sehr elegant. Mhm. Immer noch die alte Yves. Genauso verschwenderisch wie immer. Ist Max im Zug? Ich habe ihn nicht gesehen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich dich getroffen habe, Erik. Dann komme ich wenigstens nicht als Letzte an. Die gute Tante Luisa. Unpünktlichkeit kann sie nun einmal nicht vertragen. Ja, ich weiß. Aber Paris ist schließlich nicht um die Ecke, oder? Weiß sie, dass du kommst? Ich habe ihr eine Postkarte geschrieben. Ah, mit Ansicht von Little Middlecombe. Little Hampton, wenn ich bitten darf, ja? Und du? Ich habe ihr auch geschrieben, natürlich. Sie liebt doch den Eiffelturm, hm? Ach ja. Oh, bin ich vielleicht erfroren. Hier. Trink einen Schluck Cognac. Oh. Da ich durch bittere Erfahrung gelernt habe, dass man bei Tante Luisa nichts Stärkeres bekommt als Apfelsaft, führe ich meinen eigenen Vorrat mit. Mhm. Für Notfälle. Du bist ein Engel. Hey, hey, hey, hey, hey. Nicht so stürmisch. Man kann nie wissen, was uns noch alles bevorsteht in den nächsten paar Wochen. Jetzt geht's mir besser. Und so fühle ich mich auch Tante Luisa und den mörderischen, langweiligen nächsten 14 Tagen eher gewachsen. Also hör mal, kostenlose Ferien in den Schweizer Alpen, was willst du mehr? Viel. Die Tante Luisa ist da aushält. Ja ein, ja aus. Aber wenn du es so ungern tust, warum kommst du dann überhaupt? Erik, du weißt doch ganz genau, warum wir alle kommen. Auf jeden Fall nicht wegen der schönen Aussicht. Mir ist ein wärmeres Klima lieber. Nur unser lieber Stiefvater ist daran schuld, dass ich jetzt nicht irgendwo im Süden bin. Ja. Man weiß eben nie mit Männern, wenn sie mal über 50 sind. Na, ganz vergessen hat er uns schließlich nicht. Bloß, dass man mit einem Taschengeld von 200 Pfund im Jahr nicht sehr weit kommt, was? In Paris, zur Champs-Élysées und wieder zurück, per Metro. Wie weit reicht es dir? Bestenfalls für mein Bier und meine Zigaretten. Willst du eine? Oh ja, bitte. Ich dachte, du rauchst nicht mehr. Ich habe ein sehr anstrengendes Jahr hinter mir. Beinahe mehr Verteidigungen, als ich schaffen kann. Bitte? Dankeschön. Und da muss man seinen Klienten ständig Zigaretten anbieten. Ob er schuldig ist oder nicht. Dankeschön. Na? Deinen braunen Finger nachzuschließen, haben sie es dir jedenfalls nicht ganz leicht gemacht. Ich bin recht erfolgreich. Vielen Dank. Und wie kommt die englische Governess weiter? Ach, die kleinen Gören sind Scheusäler wie immer. Nur ein Jahr älter. Es kommt mir vor, als hättest du es nicht ganz leicht. Dieser Zug kriecht vielleicht. Immer mit der Ruhe. Es ist noch ziemlich weit. Und dann noch der Aufstieg, wenn wir ankommen. Nur nicht aufgeben, Yves. Da sieht man schon das Chalet. Ach, Herr Erik, ich kann nicht mehr. Ich muss einen Augenblick verpusten. Ja, komm, gib mir den anderen Koffer. Ja, danke. Und nimm du meine Skier. Ach, danke schön. Warum die keine Bergbahn bauen? Nur für Tante Luisa. Ja. Es ist das einzige Haus, weit und breit. Aber so ein langer Weg vom Dorf herauf. Niemand hat Tante Luisa gebeten, ganz allein hier oben zu wohnen. Ich könnte mir vorstellen, sie sieht wochenlang kaum eine Menschenseele. Schau mal, Yves. Was? Da ist jemand, auf dem Abhang da oben. Wo? Links vom Chalet. Ah ja, stimmt. Ein Mann. Hallo? Hallo? Jetzt ist er verschwunden. Ja, und ziemlich schnell. Wahrscheinlich ein Ausflügler. Kannst jetzt wieder? Wenn es unbedingt sein muss. Wir sind doch schon beinahe da. Ja, na, ich hoffe, Tante Luisa hat uns Mittagessen aufgehoben. Ich verhungere beinahe. Tante Luisa, hier sind wir. Wir sind da. Ach komm, erstmal die Koffer abstellen. So. Keine Spur von ihm. Wahrscheinlich macht sie eine Suchaktion auf dem Berg. Möglich. Max ist offenbar auch noch nicht da. Ach, der kommt nie pünktlich. Ich schau mal in die Küche. Ja. Tante Luisa! Tante Luisa! Na und? Keine Tante Luisa. Und kein Mittagessen. Aber sie muss doch gewusst haben, dass wir heute kommen. Ja, hat sie auch. Woher? Da stehen ja unsere Karten auf dem Kaminsims. Ach so. Was hast du denn geschrieben, Erik? Bin Mittwochmittag bei dir. So ein Optimist. Alles Liebe, immer dein Erik. Du weißt offenbar, wie man sie behandelt. Du etwa nicht. Und hier ist die Karte von Max. Liebe Tante Luisa, dem Ruf der Berge kann ich nicht widerstehen. Ha, ha, ha, ha. Sobald ich mich lange genug von diesem Loch loseisen kann, Junge, Junge, wie der von der Riviera redet, eile ich zu dir. Kann dem Ruf der Berge nicht widerstehen. So was. Als ob Max je Ohren gehabt hätte für etwas anderes als knisternde Dollarnoten und raschelnde Weiberröcke. Dieser Gigolo. Komm, Erik. Lass wenigstens ein gutes Haar an ihm. Schließlich sind wir alle drei adoptiert worden. Vergiss das nicht. Alle drei Waisenkinder, die von ihren Eltern keine Ahnung haben. Ich sehe es schon kommen, wie er sich wieder lieb Kind machen wird bei Tante Luisa. Mit einem großartigen Geschenk unterm Arm, für das er sein Zigarettenetui versetzt hat. Och, Erik, bitte. Bitte sei nett zu ihm. Ah, ich will es versuchen. Bitte, bitte. Ich kann keinen Streit ausstehen. Wir sind doch auf Ferien. Ach ja, bei diesem großartigen Empfang wäre mir das gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich ist Tante Luisa das Warten zu langweilig geworden. Und vielleicht ist sie ins Dorf hinuntergegangen oder sie macht Holz hinterm Haus. Es tut doch Martha immer. Ja. Aber wo steckt Martha? Erik? Ja? Ist dir noch nichts aufgefallen in diesem Zimmer? Wieso? Die Möbel. Was denn? Wurmstichig? Nein, aber sie stehen alle anders. Quatsch. Na, ganz bestimmt. Alles ist umgestellt. Na und? Die gute Alte hat eben Hausputz abgehalten. Mitten im Winter. Nach seinem Tod hat sie doch erklärt, sie würde nie irgendetwas ändern. Du kannst sie ja fragen, wenn sie herunterkommt. Ist sie denn oben? Keine Ahnung. Aber das lässt sich leicht feststellen. Nein. Geh du voran, meine Liebe. Augenblick, Erik. Was hast du denn jetzt wieder? Erik, sag mal, seit wie vielen Jahren kommen wir jetzt hierher? Seit unser Stiefvater 4 oder 5 Jahre. Warum? Und hast du je bemerkt, dass Tante Luisa ihren Schreibtisch offen gelassen hat? Ganz bestimmt nicht. Du vielleicht? Eben zum ersten Mal. Was? Na, schau doch hin. Also, sowas? Ja. Du hast recht. Er ist offen. Vollgestopft mit Zeug. Das kann man schon erwarten bei einer alten Dame von über 60. Das ist aber ein Sammelsurium. Mindestens aus 25 Jahren. Du, schau mir da diese kleine komische Schublade. Guck mal. Oh, die klemmt. So, lass mich was versuchen. So, schon offen. Ein Springschloss ist das. Guck dir das an, nein. So ein guter Mutter. Was? Briefe? Weihnachtskarten, Rechnung? Und Manuskript. Manuskripte? Ja. Hör mal zu. Da stand Amanda in ihrem durchsichtigen Negligé, welches ihren sinnlichen braunen Körper nur leicht umspannte. Gregory kam näher. Plötzlich fiel dröhnend aus der Dunkelheit ein Schuss. Und Gregory fühlte nur noch, wie kalt und hart der Fußboden auf ihn einstürzte. Die gute Tante Luisa. Ihr Stil ist nicht zu verkennen. Das soll Tante Luisa geschrieben haben? Ja, wer denn sonst? Verstehst du denn nicht? Nein. Das ist vermutlich der Grund, warum sie den Schreibtisch die ganzen Jahre so unter Verschluss gehalten hat. Um die Schande ihres zweideutigen Zeitvertreibes zu verbergen. Wahrscheinlich verkauft sie das Zeug ganz gut. In zu hoch. Ach, Erik, lächerlich. Ich finde, wir sollten wieder gehen. Gehen? Wohin denn? Zurück ins Dorf. Warum denn das? Nur, weil der Schreibtisch offen steht? Ja. Und weil Feuer im Kamin brennt und doch niemand da ist, uns zu empfangen. Und weil alles so ganz normal aussieht, aber ganz bestimmt nicht ist. Weißt du was? Du hast viel zu viel Fantasie. Dabei gibt es eine höchst einfache Erklärung. Tante Luisa hat es satt zu warten, wollte sich ein paar weitere Kapitel vom Herzen schreiben, ist hinaufgegangen, um ihren Füllfederhalter zu holen und prompt auf ihrem Bett entschlummert. Und wem geht jetzt die Fantasie durch? Wir brauchen nur leise die Treppe hinaufzuschleichen, an ihre Tür zu klopfen und schon kommt sie heraus, quietschvergnügt und lebendig. Na, hoffentlich hast du recht. Hoffst du das wirklich? Na, lass nur. Ich nehme die Koffer schon. Dankeschön. Dieser Korridor ist wie eine Gruft. Der riecht direkt modrig. Komisch. Was ist denn los, Erik? Die Tür zu ihrem Schlafzimmer. Zugeschlossen. Zugeschlossen? Das ist doch unmöglich. Probier doch selbst. Oh, seltsam. Tante Luisa? Tante Luisa! Reine Zeitverschwendung. Schauen wir einmal in unseren Zimmern nach. Mein Bett ist gar nicht gemacht. Tja, meins auch nicht. Also jetzt verstehe ich nichts mehr. Tja, was nun? Ich will deinen Entschlüssen nicht vorgreifen. Aber ich möchte mich erstmal kurz waschen nach dieser endlosen Reise. Ich lasse das Gepäck vorläufig einmal hier stehen. Ich bin gleich wieder da. Gut. Erik! Erik! Was ist denn jetzt, Eve? Jemand ist unten hereingekommen. Ich habe gerade die Haustür zuschlagen hören. Ich habe keinen Ton gehört. Aber ich sag's dir doch. Dann ist es wahrscheinlich Tante Luisa. Geh runter und schau nach. Na schön. Hier bin ich, meine Liebe. Oh, das tut mir aber leid, wenn ich Sie erschreckt habe. Aber Sie sollten nicht so die Treppen herunterschleichen, Eve. Ich dachte schon, ich hätte Einbrecher im Hause. Wer sind Sie denn? Und woher wissen Sie, wer ich bin? Ihre reizende kleine Karte aus Paris. Oh, was für ein entzückendes Kleid Sie anhaben. Hübsch teuer, darauf nehme ich Gift. Was wollen Sie denn hier? Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Ich war so hingerissen, dass ich völlig vergessen habe, mich vorzustellen. Mein Name ist Armstrong, Reggie Armstrong. Sind Sie mit Tante Luisa befreundet? Ja, sozusagen. Mir gehört das Chalet. Was? Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Der Sherry ist ausgezeichnet hier. Wie bitte? Ich habe gesagt, das Chalet gehört mir. Ein auserlesenes Getränk. Es gehört Tante Luisa. Keine Rede. Ich habe es mit heraufgebracht. Ich meine das Chalet. Ach so, das Chalet. Tja, das Chalet hat ihr gehört. Jetzt wohne ich hier. Was tun Sie hier? Jetzt fangen Sie nicht bloß auch noch an. Wovon redet er eigentlich, Eve? Das möchte ich auch wissen, Erik. Er sagt, er hätte das Chalet von Tante Luisa gekauft. Sie kommen mir so bekannt vor. Oh, nicht, dass ich wüsste. Es sei denn, Sie sind ein Anhänger der Darwinschen Abstammungslehre. Übrigens, lesen Sie beide je die Morning Post? Sehr selten. Ich habe schon seit Monaten keine englische Zeitung zu Gesicht bekommen. Da inserieren nämlich manchmal die Leute. Besonders, wenn sie so ein reizendes Chalet verkaufen wollen. Aber Tante Luisa nicht. Warum nicht? Weil vor 5 Jahren auf diesem Berg da, auf der anderen Seite des Tals, unser Stiefvater verunglückt ist. Ach so, jetzt verstehe ich. Oder eigentlich... Nein, ich verstehe es noch nicht. Wir drei, Erik, ich und Max, der noch nicht da ist, wir sind die Adoptivkinder. Ach, und nach dem Tode unserer Stiefmutter hat unser Stiefvater beschlossen, noch einmal zu heiraten. Und seine zweite Frau war... Tante Luisa. Die Leiche unseres Stiefvaters ist nie gefunden worden. Nur zu verständlich, dass sie in diesem Chalet hier bleiben wollte. Wissen Sie was, Eve? Die Menschen sind im Grunde höchst eigenartige Geschöpfe. Ganz ohne ersichtlichen Grund fassen sie plötzlich ganz neue Entschlüsse. Aber, ja, wollen wir uns nicht ein bisschen setzen? Dankeschön. Aus freien Stücken hätte Tante Luisa dieses Chalet nie verlassen. Es sei denn, man hätte sie hinausgetragen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass ihre Tante nach mehr als 5 Jahren genug davon hatte, auf diese Eiswüste hinauszustarren und einfach Platzangst bekam. Und Ihre persönlichen Sachen? Tja, das meiste hat sie mitgenommen. Nur ein paar Koffer sind noch da. Die muss ich ihr nachschicken, sobald ich ihre Adresse bekomme. Was? Soll das heißen, dass Sie nicht einmal wissen, wo sie hingezogen ist? Ja, das ging alles so schnell. Ich habe die Anzeige vor 14 Tagen gelesen, habe am selben Nachmittag noch telegrafiert und bin mit dem nächsten Flugzeug hergeflogen. Innerhalb 48 Stunden war der Kaufvertrag unter Dach und Fach und Ihre Tante hatte meinen Scheck in der Hand. Wann haben Sie sie übrigens zuletzt gesehen? Bei unserem letzten Besuch hier. Vor einem Jahr. Wir kommen jedes Jahr für 14 Tage. Es lag Tante Luisa sehr daran. Wir haben sie nie enttäuscht. Das ist doch klüger, eine wohlhabende Tante nicht zu enttäuschen. Und was ist aus Martha geworden? Martha? Ja, Tante Luisa ist Zugeherin, die zweimal in der Woche vom Dorf heraufgehumpelt kam, um sauber zu machen. Ach so, sie humpelt noch immer zweimal die Woche herauf und putzt jetzt für mich. Ohne ein Wort darüber zu verlieren? Aber Sie kennen doch die Schweizer Bauern. Langsam, verschwiegen und phlegmatisch. Das sieht Martha aber gar nicht ähnlich. Tja, es klingt vielleicht fantastisch, aber Sie können mir es ruhig glauben. Ich weiß auch nicht, warum Ihre Tante so mir nichts, dir nichts auf und davon ist. Aber sobald wir Ihre Adresse bekommen, können Sie ihr ja ein paar Zeilen schreiben und Sie selber fragen. Sobald wir die Adresse bekommen? Ja, natürlich. Sie erwarten doch nicht, dass wir unter diesen Umständen hierbleiben. Oh, ich würde es aber außerordentlich bedauern, wenn Sie durch mich um Ihre Ferien kämen. In 5 Betten gleichzeitig schlafen, das kann ich nicht. Und ein wenig Gesellschaft wäre mir nur lieb. Na, was halten Sie davon? Tja, ich weiß nicht recht. Aber warum denn nicht? Ja, bis Max kommt, sollten wir ja eigentlich bleiben. Na also, das wäre also erledigt. Bitte nehmen Sie sich etwas zu trinken. Im Schrank dort finden Sie alles, was Sie brauchen. Oliven, Kirschen... Versehen mit allem, was das Herz begehrt. Aber natürlich. Und ich mache uns inzwischen noch ein paar Scheite zurecht für den Kamin. Ich habe das Gefühl, es wird recht kalt heute Nacht. Erik? Komm herein. Ich habe mich mal schnell umgesehen im Esszimmer und in der Küche. Viel hat sie offenbar nicht mitgenommen. Ach. Packst du aus? Nein. Ich habe mir nur ein paar bequemere Schuhe herausgenommen. Die Stiefel drücken mich. Tante Luisa soll alles so stehen und liegen gelassen haben? Das glaube ich einfach nicht. Wir können uns ja mal im Dorf erkundigen. Irgendjemand muss das doch wissen. Ach kaum. Wenn Sie es wie Martha machen? Die hat ja offenbar die ganze Sache völlig ungerührt hingenommen. Jedenfalls behauptet das dieser Mister... Wie heißt er überhaupt? Armstrong heißt er. Armstrong? Merkwürdig. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Und weißt du was? Jetzt bin ich ganz sicher. Ist das so wichtig? Ich weiß nicht recht. Wenn ich mich nur erinnern könnte. Psst. Was hast du denn? Da steht jemand vor der Tür. Still. Das werden wir gleich heraushaben. Hallo. Max ist es. Max? Na, wer denn sonst? Das ganze Haus war wie ausgestorben, war. Wollte ich mich hier oben ein bisschen umsehen. Lieber Max, wie nett, dass du da bist. Na, wie lebt sich denn so eine Riviera? Oh, teuer, teuer. Ah, da bist du ja endlich. Oh ja, wenn ich noch einmal diesen Berg wegen 20.000 Pfund besteigen muss, bin ich noch vor Tante Luisa im Grab. Na, und wo steckt denn nun unser liebes Tantchen? Leider muss ich dich jetzt enttäuschen, Max. Sie ist verschwunden. Durchgebrannt ist sie und hat alles verkauft. Was? Das Haus verkauft? Ja, an einen Schriftsteller. Ja, aber warum denn das? Er behauptet, die Gegend sei eher langweilig geworden. Oh, das kommt mir höchst unwahrscheinlich vor. Genau das haben wir auch gleich gesagt. Und wohin ist sie durchgebrannt? Das weiß er nicht. So. Und wo ist dieser Herr? Im Holzschuppen. Er hackt Holz für das Kaminfeuer. Oh, ich wette mit euch 10-1, er vergewissert sich, ob sie auch tief genug verscharrt ist. Wem darf ich etwas zu trinken anbieten? Oh, kein Apfelsaft für mich, danke. Keine Angst. Unser Freund Armstrong hat eine ganze Bar hier. Oh, sieh mal an, wie aufmerksam von ihm. Dann Whisky, wenn ich bitten darf. Und du, Eve? Danke im Augenblick, nichts Ehren. Ah, wie nett. Hier, macht es euch gemütlich. Ja, vielen Dank, Reggie. Ah, und Sie sind sicher Max. Mhm. Ich habe nur ein paar Scheite Holz zusammengesucht für den Kamin. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen nicht die Hand geben kann. Ich habe sozusagen alle Hände voll. Das macht nichts. Ich heiße Reggie. Reggie Armstrong. Die beiden haben Ihnen wahrscheinlich schon von mir erzählt. Oh ja. Sehr gut. So, und jetzt legen wir erst einmal tüchtig nach. Das Haus brauche ich Ihnen ja nicht zu zeigen. Sie wissen ja, wo Sie alles finden, nicht? Ja, alles. Außer Tante Luisa. Es ist wirklich sehr behaglich hier, wenn das Feuer richtig brennt. Ja, uns gefällt das Chalet auch sehr gut. Entschuldigen Sie die Frage, Mr. Armstrong, aber wie viel haben Sie dafür bezahlt? Sagen Sie mal, stellen Sie immer derartige Fragen? Meistens. Dann müssen Sie aber auf allerhand komische Antworten gefasst sein. Nun, Mr. Armstrong, wie viel hat Tante Luisa Ihnen denn abgeknöpft? Tja, wenn Sie es unbedingt wissen müssen, 3.000 Pfund habe ich ihr dafür bezahlt. Was? Aber das Haus ist doch viel mehr wert. Ob Sie da nicht die alte Dame hereingelegt haben? 3.000 Pfund hat sie verlangt und 3.000 Pfund habe ich ihr bezahlt. Das ist das übliche Verfahren, soviel ich weiß. Das sind ungefähr 40.000 Pfund, nicht wahr? Mhm. Ja. Da kann man Ihnen nur gratulieren, Mr. Armstrong. Glück gehabt. Ein so reizendes Haus zu einem so reizenden Preis. Dankeschön. Vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier. Aufenthalt? Ja, angenehme Ferien. Eve und Eric haben meine Einladung schon angenommen. Ich hoffe sehr, Sie tun es auch. Ich kann doch nicht Ihre Einladung. Ich würde es als eine Beleidigung auffassen, wenn Sie es nicht tun. Ja, wenn Sie darauf bestehen. Als ob du Nein sagen könntest. Als ob ich Nein sagen könnte. Ich weiß wirklich nicht, wozu du uns aus dem Haus gezerrt hast, Max. Wieso? Hat euch der Spaziergang nicht gefallen? Warum? Ich glaube, meine Zehen sind völlig erfroren. Auf jeden Fall hat Reggie uns ein schönes Feuer im Kamin gemacht. Oh ja. Und wo steckt er selbst? Sag mal, Max, glaubst du wirklich, dass Tante Luisa das Ganze verkauft hat? Ach, ich weiß nicht recht. Ihr habt euch wohl noch nicht richtig im Haus umsehen können. Nein, nicht genau. Wir waren gerade erst angekommen, da stand er schon da. Wir haben an ihre Tür geklopft, aber die war zugeschlossen. Tatsächlich? Das ist allerdings interessant. Habt ihr sonst noch was bemerkt? Nein, nur die Möbel und den offenen Schreibtisch. Und wie ist es in seinem Zimmer? Kämen wir dazu, dort nachzusehen? Weil ich es für durchaus nicht unmöglich halte, dass unser Freund Tante Luisa fein säuberlich verpackt und in einen Schrank gesteckt hat, um sie dann bei bester Gelegenheit in einen Abgrund zu stürzen. Aber Max... Wisst ihr was? Ich möchte diesem Mr. Reggie Armstrong gern ein paar Fragen vorlegen. Wenn man von der Sonne spricht... Oh, ihr seid aber früh wieder zurück. Ja, das Wetter sah nicht ganz geheuer aus. Ja, das ist Pech. Reggie, wenn ich Sie so nennen darf. Aber selbstverständlich. Hätten Sie etwas dagegen, uns die Dokumente einmal zu zeigen? Sie wissen doch, was ich meine, alter Junge, den Kaufvertrag von dem Chalet hier. Den Kaufvertrag? Ja, ich hole ihn schnell herunter. Aber natürlich mit Vergnügen. Ich dachte mir gleich, wir können auf Ihr Verständnis rechnen. Schließlich sind wir ja nun mal die nächsten Angehörigen unserer lieben Tante Luisa. Aber gewiss. Der teuren Tante, teuerste Verwandte. Ja. Ja, also ich bin gleich wieder da. Was wohl der spöttische Ton bedeuten sollte. Tja, weißt du, Eve, so ganz ohne gewisse finanzielle Erwartungen machen wir unseren Besuch ja hier schließlich nicht. Falls Reggie Tante Luisa aus dem Weg geräumt hat, dann doch wohl kaum, um sich nur dieses Chalet zu verschaffen, sondern um auch an ihr Bankkonto zu gelangen. Ja, das ist ein Punkt, den wir nicht übersehen dürfen. Lenk du ihn mal ein bisschen ab, Eve, wenn er jetzt wieder herunterkommt. Wir schauen uns inzwischen oben um. Vielleicht stoßen wir auf irgendetwas und sei es nur Tante Luisa. Du scheinst ja eine hohe Meinung von meinem Charme zu haben. Auf Edgy wirkt er bestimmt. Danke. Und wie wär's, wenn wir uns einmal mit Martha unterhalten würden? Martha? Ja, natürlich. Wo ist sie? Unten im Dorf. Könnten wir sie nicht heraufkommen lassen? Wen möchten Sie heraufkommen lassen? Wir dachten nur, wen. Nein, Martha, wir haben überlegt, dass es Ihnen vielleicht auch zu viel wird mit uns allen dreien im Haus. Vielleicht wäre es gut, Sie heraufkommen zu lassen. Sie kommt immer für die ganze Zeit, die wir hier sind. Ausgezeichnete Idee, nur wie setzen wir uns mit ihr in Verbindung? Da brauchen Sie bloß im Hotel Placid unten anzurufen. Ihre Nichte ist dort Stubenmädchen, die richtet ihr alles aus. Prächtig. Und während ich telefoniere, können Sie sich schon einmal den Vertrag ansehen. Hier ist er, bitteschön. Vielen Dank, Reggie. Erik ist der Anwalt der Familie. Er wird ihn inspizieren. Was ist denn die Nummer des Hotel Placide? Ach, das weiß ich auch nicht mehr auswendig. Aber im Telefonbuch stand sie mit Bleistift auf der ersten Seite. Ach ja, hier steht sie auch. 73737, stimmt das? Ja, das muss stimmen. Hallo? 73737, bitte. Hallo? Hotel Placide? Könnte ich mit... mit wem will ich eigentlich sprechen, Eve? Griselda heißt sie. Ah, oui. Donny Mademoiselle Griselda, s'il vous plaît. Vielen Dank, Reggie. Der Vertrag stand ganz in Ordnung. Ja, nichts dagegen einzuwenden. Danke. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen wollt, dann packe ich oben zunächst einmal aus. Oben? Hören Sie mal. Bitte warten Sie doch noch einen Augenblick. Dann bitte Sie, mein Lieber, keine Umstände. Aber wenn Sie einen Augenblick warten würden... Nein, nein, nicht Sie, Mademoiselle, Sie nicht. Ich finde mich bestimmt zurecht. Wirklich? Ach, ich bin ja nicht zum ersten Mal hier. Ich helfe dir mit den Koffern, Max. Danke dir, Eric. Aber warten Sie doch noch einen Augenblick. Keine Sorge, Reggie. Wir kennen uns aus. Tante Luisas Tür ist tatsächlich zugesperrt, Eric. Ohne Meißel kriegen wir sie nicht auf. Reggie muss einen Schlüssel haben. Ja, vermutlich. Schauen wir in seinem Zimmer nach. Und wenn er heraufkommt? Ach, Eve wird ihn schon eine Zeit lang festhalten. Komm. Oh, der hat sich aber schön gemütlich eingenistet. Schau du mal im Kleiderschrank nach. Ich nehme mir die Kommode vor. Gut. Hier ist nichts Besonderes. Versuch mal die untere Schublade. Kannst du was finden? Nein. Soll ich mal in seinem Koffer nachsehen? Eine gute Idee. Augenblick. Erik, komm doch mal her. Was denn? Schau mal, was Mr. Armstrong in seinem Nachttisch hat. Einen geladenen Revolver. Martha kann ungefähr in einer Stunde hier sein, Eve. Ich glaube, ich gehe schnell mal hinauf und sehe nach, ob ich den beiden helfen kann. Die finden sich schon zurecht, Reggie. Wir kommen schließlich seit 5 Jahren hierher. Regelmäßig. Sagen Sie, wird Ihnen denn das nicht langweilig auf die Dauer? Das hängt davon ab, was man den Rest des Jahres tut. Und das wäre? Ich bin... Ja? Gouvernante. Tatsächlich. Und es macht Ihnen Spaß? Sehr mütterlich veranlagt bin ich leider nicht. Ach, ich dachte, das wären alle Frauen. Sie sollten endlich aufhören, diese Schundromane zu schreiben. Sie haben sich wohl mein Zeug vorgenommen. Mhm. Aber im Ernst, Eve, wie steht es mit Ihnen? Irgendwelche Tugenden müssen Sie doch haben. Ach, ich kann ein Ei kochen und ein Filetsteak braten. Und einigermaßen anständigen Kaffee aus Sojabohnen machen. Ach, der Traum meiner schlaflosen Nächte. Jemand, der Kaffee aus Sojabohnen machen kann. Ich habe welche in der Küche. Würden Sie die Güte haben? Ich möchte doch lieber... Aber machen Sie sich doch keine Sorgen um Max und Eric. Die beiden finden sich schon zurecht im Haus. Ich komme mit in die Küche, ja? Na schön. Oh, einen Augenblick bitte. Das hätte ich meiner vergessen. Nein, nein, schon gut. Gehen Sie ruhig vor. Ich komme aber nach. Ich bin gleich wieder zurück. Hallo? 47823, bitte. Hallo? Paul? Reggie hier. Ich fürchte, aus unserem kleinen Plan wird nichts. Max, irgendwo muss doch der Schlüssel sein. Wenn irgendetwas in Ihrem Zimmer ist, was wir nicht sehen sollen, Erik, dann behält er ihn bestimmt bei sich. Wie wär's mit dem Keller? Ach ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Nein. Hier herum können wir nicht hinunter. Reggie und Eve sind in der Küche, glaube ich. Kann man nicht auch durch den Holzschuppen in den Keller kommen? Natürlich, komm. Warte, Erik, das mache ich allein. Und du rufst inzwischen die Bank an und fragst nach, ob Reggies Scheck über 40.000 Franc je einbezahlt worden ist. Was soll ich denn sagen? Dass ich Tante Luisa bin, kann ich doch kaum behaupten. Ach, sag, du heißt Reggie Armstrong und dass die Belastung für einen Scheck, den du Tante Luisa vor 14 Tagen gegeben hast, bei deiner Bank noch nicht eingegangen ist. Schön. Ich suche mir schnell die Nummer. 43587, bitte. So, ich gehe inzwischen in den Keller. Aber dass Reggie unter allen Umständen hier oben bleibt. Hallo? Ist doch die Nationalbank? Guten Tag. Hier spricht Reggie Armstrong. Ja, Reginald Armstrong. Ich möchte mich nach einem Scheck erkundigen, den ich vor ungefähr 14 Tagen einer Mrs. Erik, die Kellertür ist versperrt, das war ja auch zu erwarten. Was hast du von der Bank erfahren? Sie rufen in ein paar Minuten wieder zurück, Max. Das ist dumm. Viel länger kann Yves uns Reggie nicht vom Leibe halten. Na, was habe ich dir gesagt? So, bis Martha kommt, werden uns diese belegten Brote hoffentlich genügen. Die sehen doch wunderbar aus, Reggie. Eben. Nur das Beste vom Besten. Dafür kann ich garantieren. Froschaugen, Schneckenfühler und Rattengift. Ihr habt doch die Hundezungen nicht vergessen. Deine konnten wir wohl nicht rausschneiden, was, Max? Keine Party ohne Yves. Sie ist so voll des attischen Salzes. Und daran scheint es Ihnen allen dreien nicht zu fehlen. Dafür sonst an so ziemlich allem. Reggie, soll ich Ihnen Kaffee einschenken? Wenn ich bitten darf, Yves? Ja, hier ist der Zucker. Vielen Dank. Nimm dir eine Tasse, Erik. Okay. Na, wie arme Waisenkinder sehen sie aber nicht aus. Erik ist der Einzige, der Geld verdient. Er lebt von Verbrechern. Zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Ich bekomme nichts als freie Station und ein winziges Taschengeld. Und Max? Ach, ich lebe in Nachtlokalen und Casinos. Gib mir doch bitte noch etwas Milch. Ja, bitteschön. Danke. Tja, viele Leute sind noch schlechter dran. Man muss sich eben entscheiden, ob man Jäger sein will oder wild. Seht ihr, das ist es, was ich an Yves so bewundere. Der typisch weibliche Instinkt. Der Instinkt des Kopfjägers. Finden Sie? Ich möchte stark bezweifeln, dass sie es fertig brächte, jemanden zu töten. Oh. Da wir schon von der schönen Kunst des Mordens reden, Reggie, welche Methoden bevorzugen Sie denn? Persönlich? Oder meinen Sie als Schriftsteller? Ist das nicht das Gleiche? Nein, nein, Erik. Gewisse Methoden könnte ich persönlich niemals anwenden. Und warum nicht? Weil ich erwischt würde. Will noch jemand Kaffee? Nein, danke. Ja, bitte. Aber wenn Sie eine Mordgeschichte schreiben wollten, Reggie, welche Methode würden Sie dann wählen? Mal nachdenken. Zunächst jedenfalls eine Methode, die sowohl originell wie todsicher ist. Damit entfallen schon Revolver, Messer und Strick. Ach. Die Injektionsnadel ist sehr beliebt. Aber die Frage des Motivs ist schließlich auch wichtig. Des Motivs? Ja, das Motiv ist verräterischer als eine Leiche. Ach, nichts auf der Welt ist je vollkommen. Nicht einmal Mord. Doch. Vorausgesetzt, er kommt nie heraus. Aber sagen Sie, Reggie, angenommen, Sie müssten unbedingt jemand unauffällig aus der Welt schaffen. Ja. Wie würden Sie es anstellen? Nun, ich würde meinem Opfer einreden, einen Radioapparat ins Badezimmer zu stellen. Ich würde ihm sogar einen schenken. Das klingt aber nicht sehr mörderisch. Elektrischer Schlag. Nichts weiter nötig, als den Strom irgendwie in das Bad zu leiten. Ach, das ist ja reizend. Etwas Besseres wäre mir auch nicht angefangen. Und diese Methode halten Sie für todsicher? Ich wüsste nicht, wie sie Ihren Zweck verfehlen könnte. Aha, das ist also die Methode, mit der Sie Tante Luisa beiseite geschafft haben. Nein, ich habe noch... Was sagen Sie da, Max? Ich habe gesagt, das ist die Art und Weise, wie Sie Tante Luisa beiseite geschafft haben. Sie haben ja einen merkwürdigen Humor. Ob ich auf diese Weise... Hören Sie mal, meinen Sie das etwa ernst? Ja. Dann sage ich es Ihnen lieber gleich. Sie finden die zerstückelte Leiche halbwegs den Kamin hinauf. Haben Sie sich wirklich nichts Besseres ausgedacht? Ich bedauere nein, Erik. Mir fällt in letzter Zeit nichts Rechtes mehr ein. Mein Kopf ist leer. Aber Ihr Geldbeutel scheinbar nicht. Doch, Max, mein Geldbeutel auch. Da sind Sie nicht der Einzige. Max. Oh, verzeih, Eve, dass mir jetzt entschlüpft. Dass unsere teure Tante ein Vermögen von 60.000 Pfund besitzt oder vielmehr besaß, ist immerhin... Oder wussten Sie das bereits, Reggie? Ich bitte Sie, woher soll ich denn das wissen? Na, sowas lässt sich doch herausfinden. Und Zeit genug hatten Sie ja herumzuschnüffeln, nicht wahr? Ja, aber früher oder später mussten Sie drei doch hier aufkreuzen. Vielleicht haben Sie nicht genug herumgeschnüffelt. Ich hatte doch Ihre Postkarte. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Hätte ich etwas zu verbergen gehabt, dann wäre ich ja wohl verduftet. Nicht, wenn Sie es gut genug verborgen hätten. Jetzt hören Sie mal zu. Ich habe Ihnen den Kaufvertrag gezeigt. Und die Unterschrift Ihrer Tante. Genügt Ihnen das nicht? Nein. Warum nicht? Weil ich nicht weiß, wie Sie sich das verschafft haben, Reggie. Und warum würde ich Sie dann einladen, hier zu bleiben? Warten Sie mal, da fällt mir etwas ein. Hier ist mein Scheckbuch. Das sehen Sie, der Abschnitt? Bitteschön. 40.000 Francs. Das beweist, dass ich bezahlt habe. Das beweist gar nichts, Reggie. Wieso? Den Kontrollabschnitt kann man x-beliebig ausfüllen. Das beweist noch längst nicht, dass Sie den Scheck ausgestellt haben. Ah, das Telefon. Entschuldigen Sie bitte einen Augenblick. Erik macht das schon, Reggie. Aber das könnte doch auch für mich sein. Bleiben Sie, wo Sie sind, Reggie. Also hören Sie, das ist ja schließlich mein... Max, wo sind denn die Revolver her? Aus Reggies Schlafzimmer, wo er ihn unvorsichtigerweise hat liegen lassen. Vielleicht haben Sie jetzt die Güte, Erik ans Telefon zu lassen. Ja, aber hören Sie mal, ich... Ja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Hallo? Oui? Ja? Armstrong am Apparat. Also ich muss schon sehr bitten, dass... Rühren Sie sich nicht vom Fleck, Reggie. Hallo? Ja. Wissen Sie das bestimmt? So. Merci. Vielen Dank. Das war die Bank meiner Tante. Tatsächlich? Was wolltet ihr denn? Ihren Scheck. Ihren Scheck über 40.000 Francs, von dem so viel die Rede war. Oh. Wie ich höre, ist ein Scheck über diese Summe auf dem Konto meiner Tante nicht eingegangen. Weder in den letzten drei Wochen, noch überhaupt. Was? Da muss eben ein Irrtum vorliegen. Die Bank weiß auch nichts von einem Verkauf dieses Hauses. Aber das ist doch lächerlich. Dann trägt die Gute den Scheck eben noch immer mit sich herum. Tante Luisa, nein. Wären Sie wohl so liebenswürdig, Max, den Revolver nicht dauernd auf mich zu richten. Was wollten Sie eigentlich mit diesem Mordinstrument? Wenn man so ganz alleine hier oben sitzt, dann fühlt man sich eben sicherer mit einer Waffe. Tante Luisa saß auch ganz alleine hier oben. Beinahe 2000 Meter über dem Meeresspiegel, hilflos und ohne männlichen Schutz. Jetzt hören Sie mal zu. Wollen Sie wirklich allen Ernstes behaupten? Das will ich, Reggie. Dann muss ich Sie bitten, dieses Haus zu verlassen. Schön. Dann gehe eben ich. Oh nein, Sie bleiben hier. Sie bleiben, wo Sie sind, Mr. Armstrong. Setzen Sie sich. So. Und jetzt möchte ich die Schlüssel zum Zimmer meiner Tante und zum Keller, Reggie. Sie muss die Türen selbst verschlossen haben und die Schlüssel bei sich tragen. Die Schlüssel bitte, Mr. Armstrong. Ich habe sie nicht. Ich zähle bis fünf. Wenn ich bis dahin nicht die Schlüssel habe oder Sie mir gesagt haben, wo meine Tante ist, werde ich diesen Revolver benutzen. Sie können sich darauf verlassen, Reggie. Eins. Zwei. Aber Sie haben ja völlig den Verstand verloren. Drei. Es hat doch keinen Sinn, ihn zu erschießen, Max. Dann bringen wir die Wahrheit nicht heraus. Vier. Aber wir haben doch gar keinen Beweis. Ach, kein Beweis! Wir kommen an und finden, dass Mr. Armstrong sich hier häuslich niedergelassen hat. Er bindet uns irgendein Märchen auf, dass er das Chalet gekauft hat mit einem Scheck, der nicht existiert. In seinem Zimmer liegt ein Revolver und da sagst du, wir haben keinen Beweis. Aber du kannst doch nicht sicher sein, dass Und ob ich sicher bin. Vom ersten Augenblick an hatte ich das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt mit unserem lieben Reggie. Aber sie hat recht, Max. Vor Gericht kommst du nicht durch mit deiner Geschichte, wenn du ihn erschießt. Ach, Mensch, hier. Na schön. Bringen wir es vor Gericht. Ruf die Polizei an, Erik, wenn euch das lieber ist. Gut. Was ist denn jetzt, Erik? Was ist denn los? Mir ist gerade etwas eingefallen. Was ist dir eingefallen? Wo ich ihn schon einmal gesehen habe. Was soll das heißen? Armstrong. Ich habe Eve gesagt, er käme mir bekannt vor. Du kennst ihn? Ja. Und woher? Vom Gericht. Sein Name ist Sergeant Reginald Berkeley Armstrong von Scotland Yard. Was? Du bist ein Kriminal? Stimmt das, Reggie? Ah, genau. Oh. Ich wundere mich schon lange, dass Sie nicht früher drauf gekommen sind. 1958 war das, nicht? Ja. Wenn ich mich recht erinnere, war es eine Verhandlung wegen eines Raubüberfalls. Und Sie machten Ihre Sache sehr gut. Ja, wer ist denn das? Nein, lassen Sie, Max, ich gehe selbst an die Tür. Einen Moment, bitte. Kommen Sie herein, Frau. Wer sind Sie? Inspektor Paul Rommer von der Schweizerischen Bundespolizei. Jetzt ist der Inspektor schon eine Viertelstunde mit Reggie im Esszimmer. Wie lange er uns wohl noch warten lässt? Ich verstehe nichts mehr, Erik. Erst ein Polizist, dann zwei. Sein Ausweis war auf jeden Fall in Ordnung. Erik, nun sag mir doch mal, was wird denn hier eigentlich gespielt? Kein Schimmer. Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen. Sie sehen mich alle so verblüfft an. Haben Sie wirklich keine Ahnung, warum ich hier bin? Nicht die geringste, Inspektor. Meiner Erfahrung nach steht die Anwesenheit der Polizei gewöhnlich in Verbindung mit einem Verbrechen. Jo. Mr. Armstrong behauptet, er hätte dieses Haus von Tante Luisa gekauft. Tja, Eve, wissen Sie das? Wollen wir mal eines ganz klarstellen. Selbst auf die Gefahr hin, Sie zu enttäuschen, muss ich Ihnen mitteilen, dass Sergeant Armstrong ein Polizeibeamter ist, genau wie ich. Was Sie nicht unbedingt davon abzuhalten braucht, Tante Luisa umzubringen. Nein, aber in erster Linie ist er hier, um mit mir herauszufinden, wer es getan hat. Soll das heißen, dass... Tante Luisa ist also wirklich ermordet worden? Ja. Aber nicht durch den Sergeant. Eve, fühlst du dich nicht wohl? Doch, alles in Ordnung. Mir ist nur plötzlich... Eve, ich bringe Ihnen etwas zu trinken. Ja, und mir könnte ein Whisky auch nicht schaden. Mit Vergnügen, Max. Hier, Eve, trinken Sie das. Dankeschön, Reggie. Ihr Whisky, Max. Danke, Reggie. Nichts zu danken. Geht alles auf Spesenkonto. Also, Inspektor, ich finde, wir haben ein Recht auf eine Erklärung. Wenn Tante Luisa wirklich tot ist, warum hat man uns da nicht informiert? Wozu diese ganze Maskerade? Die Geschichte mit dem Hausverkauf? Als ich diesen Fall übernahm, hielt ich mich zunächst an die Grundprinzipien, dass nämlich ein Verbrecher immer zur Stätte seines Verbrechens zurückkehrt. Und das Chalet hier war die Stätte des Verbrechens? Ja. Oh, jetzt verstehe ich nichts mehr. Es tut mir leid, dass ich Sie irreführen musste. Aber Sergeant Armstrong ist auf meine Veranlassung hier. Meiner hätten Sie ihn nicht mehr angetroffen. Ach, gut, dass Sie mich daran erinnern, Max. Meinen Revolver, bitte. Gewiss. Ich möchte die Polizei nicht ihrer Waffen berauben. Das war aber sehr unvorsichtig von Ihnen. Die jungen Leute waren zugerissen für mich. Und was soll der Engländer hier im Haus? Ich dachte, ihr Polizisten haltet euch grundsätzlich strikt an euer Zuständigkeitsgebiet. Eines nach dem anderen. Alles schön und gut. Aber bei einem Mord ist doch schnelles Handeln das Allerwichtigste. Wäre es nicht vernünftiger gewesen, die Verdächtigen zu verhören? Das Tempo der Detektivarbeit hängt manchmal vom Tempo des Mordes ab. Da komme ich nicht mehr mit. Ja, es gibt viele Arten von Mord. Manchmal wird blitzschnell, manchmal sehr... langsam getötet. Im Fall Ihrer Tante handelt es sich unglücklicherweise um einen sehr langsamen Mord. Langsam? Was soll das heißen? Sie ist vergiftet worden. Tante Luisa? Vergiftet? Wann ist es denn passiert? Am 8. 3 Tage bevor Sergeant Armstrong hier einzog. Ja, aber das ist ja jetzt über 2 Wochen her. Und Sie drei waren nicht leicht zu erreichen. Einer von Ihnen... In Little Dingstein. In Little Hampton, Inspektor. Hampton, der zweite an der Riviera und Sie, Miss, in Paris. Und als dann Ihre Postkarten ankamen, schien es uns gar nicht mehr nötig. Und wie ist es denn passiert, Inspektor? Eines Morgens, als Martha ankam, um ihrer Tante wie üblich zu helfen, fand sie die alte Dame hier auf dem Boden liegen und sich in schrecklichen Schmerzen winden. Die arme Martha. Aber... ich verstehe es einfach nicht. Sie lebt doch hier ganz allein und Warum sollte denn jemand sie... Aber ich bin auf, Mademoiselle. Inspektor, wie ist sie denn vergiftet worden? Ja, das ist das Merkwürdige an der Sache. Sie hatte nicht gefrühstückt, sie hat an diesem Morgen nichts zu sich genommen, außer etwas Wasser. Woher wissen Sie das so genau? Die Autopsie in Bern. Wir haben das ganze Chalet durchsucht, die Küche, die Vorratskammer. Alles Essbare ist chemisch analysiert worden. Und dann, gerade als wir die Suche als ergebnislos abbrechen wollten... Aber bevor ich weiter erzähle, möchte ich Sie bitten, einen Moment mitzukommen. Wohin, Inspektor? Sergeant Armstrong. Ja? Wenn Sie wollen, so grüß Sie. Ja, zum alten Weinkeller. Bitteschön. Oh, wie eine Leichenhalle. Ist einer von Ihnen jemals hier unten gewesen? Ja, mehr als einmal, Inspektor. Wo Tante Luisa nie etwas Hochprozentigeres im Haus hatte als Apfelmost. Und Sie, Miss Eve? Ich war noch nie hier unten. Aber Eve, doch. Wieso? Da weißt du nicht mehr, wie wir die alten Kisten heruntergeschafft haben bei Tante Luisas Einzug. Schau mal, da drüben in der Ecke stehen sie noch. Ach ja. Ja, das kann sein, Max, aber das war doch schon vor Jahren. Warum haben Sie uns hier heruntergeführt, Inspektor? Weil wir hier in diesem Keller eine halbleere Packung Rattengift gefunden haben. Rattengift? Ja, und zwar ein Cyanid, wie es hierzulande sehr viel verwendet wird. Martha sagt, das Haus sei voller Ratten gewesen. Ja, jetzt verstehe ich, warum der Keller heute zugesperrt war, Inspektor. Aber wenn das Rattengift Cyanid enthielt, dann lässt sich das doch leicht nachweisen, Inspektor. Es war leicht. Sie wissen also, wer das Gift gekauft hat? Ja, das wissen wir. Und wer war es? Martha. Martha? Sie hat das Gift vor etwa 18 Monaten in einer Apotheke in Bern gekauft. Es ist auch im Giftbuch eingetragen worden. Und warum in Bern, wenn man es genauso gut unten im Dorf bekommen kann? Sie behauptet, sie hätte in Bern Besorgungen für ihre Tante gemacht, Erik. Und es bei dieser Gelegenheit gekauft. Keine sehr wahrscheinliche Geschichte. Na, Inspektor, dann haben Sie ja Ihren Täter schon. Martha? Aber Max... Martha hat das Gift gekauft. Sie hat die Leiche gefunden. Sie hatte sowohl Mittel wie Gelegenheit zu töten. Was halten Sie davon, Reggie, alter Junge? Hm. Ausgezeichnet. Außer Martha ist kein Mensch auch nur in die Nähe des Hauses gekommen. Stimmt. Ja, kalt ist es hier unten. Da gehen wir wieder hinauf. Inspektor... Haben Sie nicht etwas vergessen? Noch jemand hatte Zugang zu dem Rattengift. Und zwar, Mademoiselle? Tante Luisa. Tante Luisa selbst. Ein schönes Kaminfeuer. Und warum halten Sie eigentlich Selbstmord für so ausgeschlossen, Inspektor? Wir haben diese Theorie inzwischen wieder verworfen. Warum? Tante Luisa lebt hier seit 5 Jahren alleine, seit unser Stiefvater hier ums Leben kam. Vielleicht hatte sie langsam genug davon, nur mit einer Erinnerung zu leben. Sogar Sergeant Armstrong, sagt das Haus, finge an, ihn zu deprimieren. Zweifellos will der Mörder uns das glauben machen. Aber ihre Tante hatte ein sehr ausgefülltes Leben. Jedes Jahr konnte sie sich auf ihren Besuch freuen. Warum sollte sie sich umbringen? Ich finde, Sie haben völlig recht, Inspektor. Ich glaube nicht, dass Tante Luisa je daran gedacht hätte, Selbstmord zu begehen. Ich auch nicht, Max. Und außerdem nimmt man dazu wohl kaum Rattengift. Nein. Es sei denn, man ist eine Ratte. Ausgezeichnet. Das ist ein guter Witz. Es sei denn, man ist eine Ratte. Besten Dank, Paul. Ich dachte schon, Sie nehmen mich nicht mehr ernst. Inspektor? Ja, Monsieur Erik? Wissen Sie bestimmt, dass Tante Luisa vergiftet worden ist? Ganz bestimmt. Und zum Sachverhalt des Giftmordes gehört notwendigerweise, dass man sich dem Opfer nähert. Wieso? Was meinst du damit, Erik? Ist doch klar, Eve. Um Gelegenheit zu haben, jemandem Gift zu verabreichen, muss man sozusagen unter einem Dach sein. Ah ja, das stimmt. Und Sie sind also der Ansicht, Monsieur? Dass wir auf jeden Fall raus sind aus der ganzen Sache. Meinen Sie, alter Junge? Na klar. Wir haben alle ein völlig einwandfreies Alibi, wie man vor Gericht sagt. Ich weiß, worauf Erik hinaus will, Inspektor. Vor 14 Tagen ist Tante Luisa vergiftet aufgefunden worden. Wir sind erst heute Nachmittag hier angekommen. Heute Nachmittag erst. Und sind fast ein ganzes Jahr nicht mehr hier gewesen, Inspektor. So viel steht fest. Das brauchen Sie mir nicht zuerst zu sagen. Diese Tatsache haben wir nicht übersehen und wir haben sie auch überprüft. Und wie bitte? Nichts leichter als das, Max. Die Fremdenpolizei, Zoll und Passkontrolle. Ah, Sie haben mich wohl beschattet, Sergeant Armstrong. Nein, das musste ich jemand anderem überlassen, leider. Was war denn das? Das war das Fenster auf dem Gang oben. Es macht mich schon seit Tagen rasend. Ich bringe es gleich im Auto, entschuldigen Sie. Ja, es wird schon dunkel. Ich zünde die Lampen an, wenn es euch recht ist. Ach, hat jemand Streichholz? Na, Eve, willst du dem Inspektor die ganze Gruselstimmung verderben? Du bist ein Spielverderber, Eve. Hier, Eve. Dankeschön, Erik. Vielen Dank, Sergeant Armstrong. Bitte schön. Richtig kalt wird es hier abends. Also, Inspektor, um die Tatsachen kommen Sie nicht herum. Wir sind seit beinahe einem Jahr nicht mehr hier in der Gegend gewesen. Gewiss. Aber das Rattengift war da. Das Rattengift? Martha hat es vor 18 Monaten gekauft. Seit über einem Jahr ist es im Keller unten. Es war schon während ihres letzten Besuchs hier. Im vergangenen Jahr. Aha. Es wäre also durchaus nicht unmöglich, dass Sie alle drei mir bei dieser Untersuchung behilflich sein könnten. Wie? Sie meinen, wir sollen den Mörder entlarven? Ja, später vielleicht, durchaus. Im Augenblick könnten Sie mir, glaube ich, am besten helfen, indem Sie meine Fragen beantworten. Dann haben Sie also schon eine Ahnung, wer der Schuldige ist? Eher ein Gefühl. Aber eines kann ich Ihnen verraten. Seit wir wissen, wie man Ihre Tante das Gift verabreicht hat, ist die Zahl der Verdächtigen erheblich zusammengeschmolzen. Aber Sie sagten doch, dass ich in Ihrem Essen keine Spur davon gefunden habe. Aber dafür woanders. Wo? In Ihrem Schreibtisch. Ich hab's ja gewusst. Ich hab gleich gewusst, dass der Schreibtisch irgendetwas damit zu tun hat. Als ich ihn heute Nachmittag da offen stehen sah, kam mir das sofort komisch vor. Warum? Ist ein offener Schreibtisch so ungewöhnlich? Für meine Tante ja. Tante Luisa ließ niemals ihren Schreibtisch offen, Inspektor. Ja, sie tat sogar immer sehr geheimnisvoll damit. Wir kommen jetzt schon seit 5 Jahren hierher, aber heute habe ich ihn zum ersten Mal offen gesehen. Haben Sie ihn schon mal offen gesehen, Monsieur Max? Nein. Noch nie, Inspektor. Und Sie, Monsieur Erik? Nein. Und keiner von Ihnen ist hier am Schreibtisch Ihrer Tante gewesen. Bitte denken Sie nach. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Bedauere, Inspektor, aber der Schreibtisch war immer verschlossen. Das war er auch, als wir hier ankamen. Haben Sie ihn aufgebrochen? Das war nicht nötig. Der Schlüssel war in der Handtasche Ihrer Tante. Wir wollten die Papiere Ihrer Tante durchsehen. Wir hofften darunter vielleicht einen Hinweis zu finden. Stattdessen fanden wir dies hier. Was ist denn das? Eine Glasröhre. Hat einer von Ihnen diese kleine Röhre je gesehen? Wie sollten wir sie gesehen haben? Der Schreibtisch war zu. Natürlich. In Ordnung. Das genügt mir. Mir aber nicht, Inspektor. Was bezwecken Sie denn mit diesen Fragen? In dieser Glasröhre fanden wir Spuren von Cyanid. Und wo stammt die Röhre her? Aus der pharmazeutischen Fabrik Cavendish & Dale in London. Sie wollen doch wohl kaum behaupten, dass eine angesehene Firma wie Cavendish & Dale meine Tante vergiften würde. Keine Rede, Eric. Das ist einer der Gründe, warum ich hier bin. Da es sich um eine englische Firma handelt, bin ich herübergeschickt worden, um die Sache zu untersuchen. Und was haben Sie entdeckt? Mit Unterstützung des Inspektors habe ich zwei Dinge festgestellt. Erstens, dass diese Röhre Cyanidrattengift enthielt. Und zweitens, dass es bei Cavendish & Dale in London nicht hineingekommen sein kann. Mhm. Dann muss es also nachher geschehen sein. Cavendish & Dale stellt keine Cyanidfabrikate her. Aber hier unten im Keller war eine halbleere Packung Rattengift. Und was wollte Tante Luisa mit dieser Glasröhre? Sie hat sie sich vor ungefähr 15 Monaten aus London kommen lassen. Es sind Pillen gegen ihre Migräne. Migräne? Migräne hat sie sich nie beklagt. Sie wollte sie wohl nicht beunruhigen. Aber ihr Arzt sagt, sie hätte sehr unter Schmerzen gelitten und... Na, da haben wir es ja, Inspektor. Obwohl der Arzt sagt, sie hätte unter schweren Schmerzen gelitten, behaupten Sie, Tante Luisa hätte keinen Anlass zu Selbstmord gehabt? Einen möglichen Anlass hatte sie vielleicht. Aber weder die Mittel noch die Absicht. Das Mittel war im Weinkeller, Inspektor. Das Mittel, Ratten zu töten, war im Keller, Eve. Und das Mittel gegen Migräne in dieser Glasröhre. Einzeln konnten sie beide für einen Selbstmord benutzt werden. Aber zusammen konnten sie nur eines bedeuten: Mord. Aber wie soll denn das Rattengift in die Glasröhre gekommen sein? Der Schreibtisch war doch versperrt. Bitte nehmen Sie mir meine ganze Arbeit nicht ab, Monsieur Max. Sonst bekomme ich noch Anstände mit meinen Vorgesetzten. Ich werde dafür bezahlt und zwar nicht mal so schlecht. Entschuldigen Sie, Inspektor, ich überlasse Ihnen das Feld. Merci. Ja, genau diese Frage müssen wir uns vorlegen. Die Tabletten wurden von Ihrer Tante in einer verschlossenen Schreibtischschublade verwahrt. Wie kam also das Cyanid in die Glasröhre? Und wann? Das sind zwei verschiedene Fragen, Inspektor. Richtig, zwei Fragen, die beide auf eine dritte hinauslaufen. Wer hat Ihre Tante vergiftet? Ach, du bist es, Eve. Ich dachte schon, es sei der Inspektor. Na, komm mal rein. Komm. Ich wollte mir lediglich ein paar Zigaretten holen. Warum hat der Inspektor Reggie ins Dorf hinuntergeschickt? Frag mich nicht. Wahrscheinlich schickt er einen Bericht an Scotland Yard ab. Aber er ist schon über eine Stunde weg. Tatsächlich? Sag mal, hast du Eric mit dem Inspektor da unten allein gelassen? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Er schien sich bestens mit ihm zu unterhalten. Oh ja. Mit Polizisten kann er umgehen. Aber vielleicht ist Reggie ins Dorf gegangen, um Martha zu holen. Da täuscht er dich. Wieso? Schau hinaus. Aus dem Fenster, meine ich. Da ist er wieder. Allein. Hallo, Reggie. War der Spaziergang schön? Danke, Max. Eric, mach doch mal ein bisschen Platz am Kamin. Reggie möchte auftauchen. Ich dachte, Sie bringen Martha mit. Sie kommt nach. Später. Sagen Sie, Inspektor, sollen wir Sie und Sergeant Armstrong ein wenig allein lassen? Sie wollen sich doch sicher unterhalten. Nicht nötig, vielen Dank. War Ihr Ausflug erfolgreich, Sergeant? Danke, ja, Inspektor. Ja, aber viel weiter scheinen wir noch nicht gekommen zu sein mit der entscheidenden Frage, wer Tante Luisa umgebracht hat. Es gibt auch noch eine zweite Frage, Max. Und zwar... Warum hat man sie umgebracht? Ah ja, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, Reggie. Such das Motiv und du findest sicher auch den Mörder. Aber wie findet man das Motiv? Wenn es eines gibt, meine Liebe, kann jeder gute Privatdetektiv dahinter kommen. Tante Luisa hatte keine aufregende Vergangenheit, wenn Sie das meinen. Nein, aber Ihre Tante war doch recht wohlhabend, nicht wahr? Ja, denn es ging ihr nicht schlecht. Komm, Eve. Versuch nicht, den Inspektor in das Licht zu führen. Das weiß er wahrscheinlich sowieso. Ungefähr 60.000 war die Summe, die Sie vorhin erwähnten, nicht wahr, Max? Ah. Hab ich das gesagt? Ja. Ja, so ungefähr. Ihr Stiefvater hinterließ Ihrer Tante ein beträchtliches Vermögen. Und jeden von Ihnen dreien ein Taschengeld. Ach, lumpige 200 Pfund im Jahr, falls Sie das noch nicht wissen, Inspektor. Reichtum zu begehren ist kein Verbrechen, aber Reichtum durch Schurkerei erwerben zu wollen, das ist ein Verbrechen. Allerdings müsste man dann in finanziellen Schwierigkeiten sein. Eine peinliche Lage für jeden von uns. Und ein unerfreuliches Motiv. Ein Motiv, Reggie? Ja, aber wer hat so ein Motiv? Tja, da wäre zunächst einmal Martha. Martha? Ja. Aber das ist doch völlig... Martha hat einen Sohn, der schon seit Jahren in einer Anstalt liegt. Er braucht eine bestimmte Behandlung und dafür hat sie bisher mit ihrem recht geringen Verdienst bezahlt, aber langsam wird sie alt. Inspektor, das ist doch lächerlich. Tante Luisa mochte Martha besonders gern. Sie hat ihr bestimmt etwas hinterlassen. Falls ihre Tante zuerst gestorben wäre. Aber angenommen, Martha wäre vor ihrer Tante gestorben. Ich möchte bezweifeln, dass ihre Tante die Verantwortung für Marthas Sohn übernommen hätte. Wenn also Martha ihn versorgt wissen wollte, musste Tante Luisa zuerst sterben. Und das war nur auf eine Weise zu bewerkstelligen. Aber Erik, Martha hätte keiner Fliege was zuleide getan, geschweige denn Tante Luisa. Ich habe nur die logischen Folgerungen aus Reggies Bemerkung gezogen. Warum haben Sie Martha noch nicht unter Anklage gestellt? Weil sie nicht die Einzige ist, die ein derartiges Motiv hat. Habe ich recht, Sergeant Armstrong? Falls meine Informationen stimmen, ja, Inspektor. Aber Reggie, wer denn noch? Tja. Sie wollen doch nicht sagen, dass einer von uns... Also hören Sie. Wollen Sie etwa behaupten, dass wir alle in finanziellen Schwierigkeiten sind? Ach, Inspektor, so ein Unsinn. Erik arbeitet in einer Anwaltskanzlei. Yves hat eine Stellung bei einer wohlhabenden französischen Familie. Und ich, naja, ich verdiene zwar kein Vermögen, aber ich komme aus. Wen nehmen wir zuerst, Inspektor? Wie Sie wollen, Sergeant. Sind Sie in letzter Zeit in Brighton gewesen, Erik? In Brighton? Ja. Nein, in den letzten anderthalb Jahren nicht. Meinen Informationen zufolge sind Sie noch vor etwa 10 Tagen in Brighton gesehen worden. Sie haben dort einen Geldverleiher aufgesucht, dem Sie 900 Pfund zu einem Zinssatz von 12% schulden. Ihre Informationen stimmen ziemlich genau. Hatten Sie sich verspekuliert, Erik? Tut das etwas zur Sache? Wie haben Sie den Geldgeber das ganze letzte Jahr hingehalten? Mit Hängen und Würgen. Er hat mir gedroht, es meiner Kanzlei zu melden. Dann wäre ich erledigt gewesen. Glücklicherweise habe ich etwas Geld durch Pferdewetten gewonnen. Damit konnte ich ihn zunächst beruhigen. Ursprünglich schuldete ich ihm beinahe 2000 Pfund. Vielen Dank, Monsieur. Und Sie, Mademoiselle, sind Sie auch in Geldschwierigkeiten? Yves braucht immer Geld, Inspektor. Mademoiselle hat ausgezeichneten Geschmack. Sie trägt teure Kleider. Ihr Parfum, Exotik, 5000 Franc pro Deziliter. Ihre Schuhe kommen von Ferragamo, sehr elegant. Freut mich zu hören, Inspektor. Und das alles bei einem Gehalt von 20 Pfund im Monat. Ich komme ganz gut aus, vielen Dank. Seien Sie bitte nicht ungehalten, Mademoiselle, wenn ich Ihnen widerspreche. Der Mantel, in dem Sie hierher ankamen, war Ihnen zur Ansicht geschickt worden. Sie schulden Rechnungen in 6 verschiedenen Pariser Geschäften. Auf der Bank haben Sie auch einen kleinen Überzug und dazu noch ein Arbeitsgeber, der von Ihrer Extravaganz wohl nicht gerade begeistert wäre, wenn ihm Ihre finanzielle Situation bekannt würde. Auf Kredit kaufen ist nicht rechtswidrig, Inspektor. Nein. Und gern reich sein wollen ist kein Verbrechen. Aber Mademoiselle werden nicht leugnen, dass der Tod ihrer Tante sie einige recht peinliche Sorgen entheben wird. Wie könnte ich das leugnen? Eben. Und jetzt Sie, Monsieur Max. Ach, sparen sich die Mühe, Inspektor, und das Vergnügen. Ich rücke selbst damit heraus, wenn Sie erlauben. Aber... Max, du auch? Du hast doch nicht erwartet, dass ich ungeschoren davonkomme. Also... Vor ungefähr einem Jahr hatte ich eine schwere Pechsträhne in einem Casino. Die Lage war so verzweifelt, dass ich schon daran dachte, Tante Luisa um Hilfe anzugehen. Du Optimist. Ja, dann bin ich durch einen Glückszufall einer Dame über den Weg gelaufen, einer sehr wohlhabenden Dame. Ich kannte sie. Ihr Brillantarmband, das sie am folgenden Abend tragen wollte, schloss nicht mehr richtig. Ich bot ihr an, es von einem Freund rasch reparieren zu lassen. Sie war sehr erleichtert, sogar sehr erleichtert. Das sie es mir sofort mitgab. Und sie bekam es auch rechtzeitig zurück, aber naja, es war nicht dasselbe Armband. Es war eine passable Imitation. Max! Eine Dummheit, das weiß ich. Ach, da sieht man, wie weit man sich aus Verzweiflung hineinreißen lässt. Ich habe auch schon einen Plan, wie ich ihr das echte Armband zurückgebe, sobald ich wieder über das nötige Kleingeld verfüge. Aber ich leugne es nicht, Inspektor. Ich habe ein höchst schwieriges Jahr hinter mir. Und früher oder später wird der Verschluss wieder defekt und dann bringt sie das Armband zu einem Juwelier. Ich glaube kaum, dass es der Polizei schwerfallen wird, die Spur zurückzuverfolgen. Tja, na, stimmt das mit Ihren Informationen überein, Inspektor? Ich muss gestehen, Monsieur Max, dass weder Sergeant Armstrong noch ich in Ihrem Fall mit unseren Nachforschungen Erfolg hatten. Ihre peinlichere Lage war uns nicht bekannt. Ich muss mich daher bei Ihnen bedanken, dass Sie uns selbst Ihr Motiv geliefert haben. Oh. Sie sehen also, der Tod Ihrer Tante käme einer Reihe von Leuten sehr zustatten. Aber sie hat ihr Testament nie erwähnt, Inspektor. Oder auch nur, dass wir einen Pfennig von ihr erben würden. Immer besser. Ihr Verständnis freut mich, Inspektor. Wer würde schon einen Mord begehen um einer Erbschaft willen, die ihm nicht einmal sicher ist? Zugegeben. Vorhin haben Sie mir eine Frage gestellt, Monsieur Max. Wie kam Cyanid in die Glasröhre? Jetzt muss ich mal eine andere Frage stellen. Wer konnte an, dass die Pillen überhaupt da waren? Mit Ausnahme des Arztes wusste niemand, dass ihre Tante unter Migräne litt. Stimmt. Falls sich also jemand an den Schreibtisch gemacht haben sollte, muss das aus ganz anderen Gründen geschehen sein. Ja, um nach ihrem Testament zu suchen. Richtig, Monsieur Max, so ist es. Man nimmt die Schlüssel aus der Handtasche ihrer Tante. Und öffnet damit den Schreibtisch. Man zieht die Schublade raus. Alles wird daraus genommen. Briefe, Rechnungen, Quittungen. Und da ist endlich auch das Testament. Der Mörder hat seine Neugierde befriedigt und will die Sachen wieder zurücklegen. Plötzlich fällt sein Blick auf die kleine Glasröhre. Der Mörder hat sie noch nie gesehen. Er untersucht sie genau. Er liest das Schild mit der Aufschrift, bei Bedarf zu nehmen. Ja, na und, Inspektor? Bei Bedarf zu nehmen. Eine durchaus übliche medizinische Anweisung, die Ihnen allen sicher bekannt ist. Ja, das liest man oft. Ob Ihnen aber auch die Bedeutung dieser Worte klar ist. Dem Mörder war sie klar. Was kann das viel zu bedeuten haben? Es bedeutet, dass Ihre Tante die Tabletten nur manchmal nahm. So wie er die Glasröhre sah, erkannte der Mörder die Chance eines nied- und nagelfesten Alibis. So konnte er Tante Luisa eine Falle stellen. Wie das? Angenommen, eine Migräntablette wurde gegen eine Gifttablette ausgetauscht und nicht zu Oberst gelegt. Dann konnte es Wochen, Monate, vielleicht sogar ein Jahr dauern, bevor ihre Tante die betreffende Tablette nehmen würde. Eines Tages, bei einem Migräneanfall, würde sie zu ihrem Schreibtisch eilen und, wie vom Doktor verschrieben, eine Tablette nehmen. Bei Bedarf. Der Mörder könnte am entgegengesetzten Ende der Welt sein. Oder unten im Dorf. Oder unten im Dorf, ganz richtig. Wer weiß. Sehen Sie, so einfach war auch das Ganze. So schrecklich, meinen Sie? Ich verstehe immer noch nicht den Zusammenhang zwischen dem Cyanidrattengift und den Migränetabletten. Der Mörder hat die Tablette selbst fabriziert, Eric. Aber wie, Reggie? Höchst einfach. Rattengift und ein klein wenig Puderzucker. Puderzucker? Ja, ganz gewöhnlicher Feld-, Wald- und Wiesenpuderzucker, wie er hier in der Küche herumsteht. Ich habe es selbst ausprobiert. Sodass Tante Luisa die Tablette genommen hätte, als wäre es eines ihrer üblichen Migränemittel. Richtig. Aber wenn sie wirklich genommen hat, wie wollen Sie dann beweisen, dass sie in der Glasröhre war? Höchst einfach. Sobald wir die Röhre hatten, ließen wir den Inhalt analysieren. Auf der einen Seite der obersten Tablette, die noch in der Röhre war, fanden sich Spuren von Gift. Damit war der Beweis erbracht, dass die darüberliegende Tablette Gift enthalten haben muss. Das Rattengift und die Tabletten sind seit 15 Monaten im Haus. Während dieser Zeit hätte so gut wie jeder die Tat begehen können. Gut, vielleicht hat jeder von uns ein Motiv, Inspektor. Aber deshalb sehe ich immer noch nicht, wie Sie auch nur einen Schritt weiterkommen wollen. Es sei denn, der Schuldige legt ein Geständnis ab. Wir sind hier nicht in einem amerikanischen Film. Verbrecher gestehen nicht so leicht. Es ist schwierig. Aber einer Sache bin ich sicher. Derjenige, der im Schreibtisch das Testament suchte, hat auch die Cyanid-Tablette in die Glasröhre gesteckt. Aber den Schlüssel, Inspektor, den haben Sie doch in der Handtasche meiner Tante gefunden. Das Schreibtischschloss ist unversehrt. Wie wollen Sie mit Sicherheit behaupten, dass außer Tante Luisa selbst noch jemand anders das Testament je in der Hand hatte? Weil ich es hier habe. Tja, und Fingerabdrücke? Nichts zu machen, leider. Nein. Aber Ihre Tante hatte verständigerweise das Kuvert mit ihrem Testament versiegelt. Sehen Sie, hier ist der Abdruck Ihres Siegelringes. Der Mörder aber, nachdem er den Inhalt des Testaments gelesen hatte, konnte selbstredend den Umschlag nicht noch einmal mit dem Ring versiegeln, weil sie noch den Ring an ihrem Finger hatte. Er hat also frischen Siegellack verwenden müssen, um den Rand des Siegels wieder auszubessern. Das ist hier ganz deutlich zu sehen. Aber das hat sie vielleicht selbst getan, Inspektor. Eine Frau, die ihre finanziellen Angelegenheiten immer mit so viel Geheimnis umgab, hätte bestimmt ein derart wichtiges Dokument wieder neu versiegelt. Der Inspektor hat recht, Erik. Viel einfacher, das Kuvert wieder neu zu versiegeln. Nein, Inspektor. Wollen Sie uns nicht das Testament vorlesen? Darauf warten wir schon lange. Wollen Sie das wirklich? Warum denn nicht? Ach, was der Inspektor sagen wollte, war... Sind Sie sich eigentlich klar darüber, aus welchem Grund er Ihnen dies alles erzählt hat? Ja, ich glaube schon. Damit Sie sich darüber klar werden, dass ohne Zweifel einer, der in diesem Testament erwähnt ist, auch für den Tod Ihrer Tante verantwortlich ist. Daran hatte ich allerdings nicht gedacht. Max. Tja, das ist mir jetzt klar. Wollen Sie immer noch, dass ich das Testament vorlese? Ja, natürlich. Sehr mutig. In ihrem Testament bestimmt ihre Tante, dass erstens Martha für ihre langjährigen Dienste eine lebenslängliche Rente erhalten soll. Das habe ich mir doch gedacht. Während der Rest des Nachlasses zu gleichen Teilen unter ihnen drei verteilt werden soll. Kannst du mir deinen Rasierapparat pumpen, Erik? Ich hatte ganz vergessen, dass hier oben keinen Strom gibt. Ja, nimm ihn dir. Da, in meinem kleinen Necessaire. Danke. Oh, das klingt wie eine Lawine unten im Tal. Ja. Ziehst du dich um zum Abendessen, Max? Warum nicht? Vielleicht fühle ich mich dann weniger ungemütlich. Oh. Naja. Romain hat schließlich einen von uns so gut wie angeklagt. Aber er weiß nichts Bestimmtes. Und außerdem ist da auch noch Martha. Vergiss das nicht. Oh, sie ist gerade angekommen. So? Ich habe sie nur einen Moment zu Gesicht bekommen. Reggie hat sie sofort in die Küche verfrachtet. Das kann ich mir vorstellen. Naja, interessant wird es auf jeden Fall, was Martha uns jetzt auftischt. Gelassen. Die Herren sind noch beim Essen. Ach, da ist sie ja. Wollen Sie Ihren Kaffee hier trinken? Ja, hier am Kamin ist einfach wärmer. Übrigens, Martha, das Essen war ausgezeichnet. Ich weiß gar nicht, was wir ohne Sie angefangen hätten. Oh, merci beaucoup, Mademoiselle. Hoffentlich hat es den Herren auch so gut geschmeckt. Aber bestimmt. Einfach nett von Ihnen gleich heraufzukommen. Ich wusste ja gar nicht, dass er da ist. Ja, arme Martha. Die sind wohl dauernd hinter Ihnen her in letzter Zeit, was? Höchst peinlich für Sie. Schrecklich. Hier habe ich sie gefunden, Ihre arme Tante. Hier lag sie, wo wir jetzt stehen. Schrecklich. Ich habe sofort den Doktor geholt, aber es war schon zu spät. Ja. Erst seit der Engländer hier eingezogen ist, schaffe ich wieder hier. Ja, Martha, der ist auch ein Polizist. Monsieur Armstrong? Ja, von Scotland Yard. Er ist zur Untersuchung dieses Falles herübergeschickt worden. Monsieur Armstrong, das ist ein Polizist. Er ist hier, um zu beobachten. Glauben Sie denn, dass aber ich... Aber Martha, ist doch keine Rede von. Bitte regen Sie sich nur nicht auf. Ja, aber die haben mich Tag aus Tag ein verhört. Die glauben mir nicht. Sie haben meine Wohnung durchsucht. Martha, ich kann mir vorstellen, was Sie durchgemacht haben. Für uns alle war es ein Schock. Und zu Ende ist das noch längst nicht. Bleibt denn der Inspektor noch lange hier? Das weiß ich nicht. Es fängt an zu tauen. Vielleicht ist es zu gefährlich, heute Nacht ins Dorf zurückzugehen. Aber ich muss später noch das Hotel anrufen. Darf ich denn das? Aber natürlich, Martha, bitte. Merci. Trinken Sie alle Kaffee? Ich glaube, ja. Ach, übrigens, Martha. Oui? Haben Sie eine von Ihren schönen Torten mitgebracht? Nein. Nein, wissen Sie, es war schon zu spät. Och, wie schade. Ja, ich weiß schon. Niemand im Dorf macht so einen schönen Zuckerguss wie ich. Oh, das Esszimmer ist wie ein Eiskeller. Komm, setz dich zu mir, Liebling. Oh, mach doch kein so ängstliches Gesicht, Eve. Bis jetzt sind sie dir doch nicht auf die Schliche gekommen. Red nicht so dumm, Max. Die Sache ist ernst. Was ist ernst? Dass Tante Luise ermordet worden ist oder dass wir keinen roten Heller bekommen werden, bevor sie den Mörder gefunden haben? Ist das wahr, Max? Das hat der Inspektor gesagt und Erik hat ihm nicht widersprochen und er muss es ja schließlich wissen. Du hättest es alles mit anhören können, wenn du nicht verschwunden wärst. Ich bin nicht verschwunden. Ich hatte nur meine Zigaretten hier im Wohnzimmer liegen lassen. Aber Liebling, ich hätte dir mit Vergnügen ein Angebot. Na, nachdem du dir die Mühe gemacht hast, hast du etwas herausgebracht aus ihr? Aus wem? Aus Martha natürlich. Unsere zwei Freunde waren ja wie die Luchse hinter ihr her. Jedenfalls hast du den Augenblick gut gewählt, gerade als Romain den Mund voll hatte. Ja, ich habe mit ihr gesprochen, natürlich. Aber ich habe mich nicht extra bemüht, sie mir in eine Ecke zu holen, wenn du das meinst. Oh, natürlich nicht, Liebling. Und? Sie glaubt offenbar, dass Reggie hierher geschickt worden ist, um sie zu beobachten. Tatsächlich? Oh, schlechtes Gewissen. Ja, sie muss Gelegenheiten zu Dutzenden gehabt haben, die Gifttablette unter die anderen zu schmuggeln. Und ihr Motiv ist auch kein Pappenstiel. Soviel ich sehe, haben wir alle kein schlechtes Motiv. Max, du glaubst doch nicht im Ernst, dass Martha... Warum nicht? Nur ein so ausgeklügelter Plan wäre der guten Martha nie eingefallen. Ausgeschlossen. Wieso? Es klingt nur so genial. Im Grunde war es doch ganz einfach. Nur eben Gift in die Medizin schütten. Das würde ich Martha durchaus zutrauen, zumal sie sich so hervorragend auf Zuckerguss versteht. Zuckerguss? Oh, wie interessant. Aber nein, nein, nein, nein, nein, die Methode ist genau genommen unwichtig. Um die Mentalität dreht es sich, die dazugehört, sich auszudenken, dass man auf diese Weise der Entdeckung entgehen kann. Dahinter steckt ein sehr versierter, schlauer und kalkulierender Kopf. Soll ich dir etwas sagen, Max? Ja. Du hast dich eben haargenau selbst beschrieben. Tatsächlich? Och, du schmeichelst mir, Liebling. Aber du weißt, wen ich meine. So? Ich meine unseren lieben Adoptivbruder Erik. war nicht sehr freundlich, wie ihr mich da mit den beiden allein gelassen habt. Wo steckt Max? In seinem Zimmer. War das unbedingt nötig, dass ich es allein ausbade, da drin? Ich dachte, als Anwalt fühlst du dich wohl in der Gesellschaft von Polizisten. Solange wir alle auf einer Seite sind, ja. Aber im Augenblick nicht. Was ist denn? Warum bist du denn so überreizt? Ich bin nicht überreizt. Aber du musst doch zugeben, dass man langsam zu viel kriegt, wenn einem diese schauerlichen Einzelheiten zum x-ten Mal vorerzählt werden. Und auch noch beim Abendessen. Zuletzt hatte Tante Luisa so gut wie seziert. Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Ich glaube, sie kommen gleich zum Café herüber. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Romain hat sich gerade zum dritten Mal Pudding genommen und sah ganz danach aus, als könne er noch lang so weitermachen. Ich glaube, die bekommen nicht genug zu essen auf ihren Dienststellen. Und ganz davon abgesehen, ich denke, es gehört alles zu seinem sorgfältig ausgedachten Plan. Wie meinst du das? Er will uns ein wenig allein lassen. Absichtlich? Warum nicht? Was er bezweckt, ist doch völlig klar. Wir sollen alle die Nerven verlieren. Meiner Ansicht nach hat er nicht die geringste Ahnung, wer Tante Luisa umgebracht hat. Das Ganze ist nur altmodischer Bluff. Aber das kenne ich. So machen sie es tagtäglich, um ein Geständnis zu bekommen. Daumenschraube wäre praktischer. Die Schweizer machen es lieber mit Psychologie. Er hat uns gerade darüber in Kenntnis gesetzt, in seiner charmanten Art, dass wir unser Geld erst bekommen können, wenn der Mörder gefasst ist. Ewig kann er die Testamentsvollstreckung nicht aufhalten. Aber verstehst du denn nicht? Auf diese Weise regt er in allen das Interesse, den Mörder herauszufinden oder die anderen zu beschuldigen. Ach ja. Ah ja, das verstehe ich nur zu gut. Ich lasse mich aber nicht ins Boxhorn jagen. Schon wie er uns diesen Armstrong ins Haus gesetzt hat. Obwohl es mir schleierhaft ist, was der hier soll. Der wäre viel besser in London aufgehoben auf Patrouille. Och, ich finde ihn doch sehr nett. Jedenfalls wollte Romain, dass jemand genau beobachtet, wie wir alle auf Tante Luisas Tod reagieren. Na, dann hat er ja allerhand zu hören bekommen. Hm? Max war begeistert, ich habe Tränen vergossen. Wie war's mit dir? Ich habe mich geärgert, dass schon so viel Zeit vergeudet worden ist. Man kann doch nicht nur herumsitzen und darauf hoffen, dass der Mörder am Tatort auftaucht. Romain behauptet, er ist schon hier im Haus. Reine Vermutung. Ach, übrigens, Erik, ich habe mich gerade kurz mit Martha unterhalten. Das dachte ich mir gleich, als du so auffällig vom Tisch weggingst. Wie genau jeder von uns plötzlich die anderen beobachtet. Wundert dich das? Auf jeden Fall schien mir Martha sehr entsetzt zu sein über die ganze Sache. Was hast du denn erwartet? Immerhin sprechen eine Anzahl von Indizien gegen sie. Mich wundert nur, dass sie Martha aufgrund dieses Beweismaterials noch nicht verhaftet haben. Was? Du glaubst also, sie war es? Durchaus möglich, nur... Ah ja, ich weiß jetzt, was kommt. Nur... eine Kleinigkeit. Ja. Na, lass mich mal raten. Du glaubst, sie ist nicht intelligent genug? Falsch. Grips genug hat sie. Nein, etwas ganz anderes. Sie kann nicht Englisch lesen. Sie spricht es aber doch ganz gut. Ja, aber sie kann es nicht lesen. Bei unserem letzten Besuch hätte sie beinahe die falschen Anhängeradressen an mein Gepäck gemacht. Ist denn das so wichtig? Du weißt doch, was Romain heute Nachmittag gesagt hat. Derjenige, der Tante Luisa vergiftet hat, der hat auch in ihrem Schreibtisch das Testament gesucht. Schon, aber das ist doch nicht... Na, würdest du nach einem Testament suchen, das du nicht lesen kannst? Wenn sie also nicht Englisch lesen kann, dann kann sie es ja auch gar nicht gewesen sein. Das ist meine Theorie. Das können wir gleich ausprobieren. Wie willst du das anstellen? Na, ist einfach. Warte einen Augenblick. Jetzt kommt sie gleich. Setz du dich da drüben an den Kamin. Ja. Haben Sie geschält, Mademoiselle? Ja, Martha, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich doch keinen Kaffee trinke. Ah gut, keinen Kaffee für Sie. Und ich hätte gerne etwas Sahne, wenn es gibt. Ja, doch, doch. Ich habe noch ein wenig in der Küche. Ach, Martha, und dann, wenn Sie schon da sind, wären Sie so gut, mir die Picture Post da von Tisch zu geben? Ja, gern, bitte. Dankeschön, Martha. Bitte. Ja, ist sonst noch etwas? Nein, nein, danke schön, Sie können gehen. Danke. Und, was soll dieser kleine Scherz jetzt? Sie hat mir die richtige Zeitschrift gebracht. Folglich kann sie Englisch lesen. Und könnte es doch getan haben. Du bist mir so ein Sherlock Holmes. Oder ein Romain. Nichts hast du bewiesen. Aber sie hat den richtigen Titel gelesen. Auf meiner Fahrt durch Frankreich habe ich hunderte von französischen Plakaten gelesen, aber höchstens die Hälfte verstanden. Es hätte Martha nichts genützt, das Testament oder das Schild auf den Tabletten zu lesen, wenn sie nicht begreift, was es heißt. Sie begreift mehr, als du glaubst. Nicht bewiesen, sage ich immer noch. Ich möchte nur wissen, warum du von ihrer Unschuld so überzeugt bist. Überzeugt bin ich nicht. Oder glaubst du vielleicht, dass es jemand anders war? Hör mal, so eine Frage ist unfair. Nicht ausweichen, Erik. Früher haben wir uns doch auch immer alles gesagt. Damals wusste ich noch nicht so viel wie heute. Wenn Martha einen so komplizierten Plan ausgeheckt hätte, dann hätte sie auch ihre Spuren besser verwischt. Mörder machen manchmal Fehler. Sie verlieren auch manchmal die Nerven. Stell dir die Nervenanspannung für den Mörder vor, nachdem er die Gifttablette unter den anderen versteckt hatte. Das Warten, die Unsicherheit. Nein, die allererste Voraussetzung für einen derartigen Plan sind eiserne Nerven. Eiserne Nerven. Und so leid es mir tut, diese Beschreibung passt nur auf eine Person. Findest du mich auch, Yves? Ganz unbestreitbar. Max. Sie hilft Martha mit dem Kaffee. Und Romain? Noch im Esszimmer. Immer noch? Wie rücksichtsvoll von ihm, uns ein wenig allein zu lassen, Erik. Zigarette? Nein, danke. Dumm, dass das ganze Vermögen jetzt auf Eis liegen muss. Haben Sie denn das Recht, es einzubehalten, Erik? Gewiss. Das Gesetz bestimmt, dass ein Verbrecher nicht von seinem Verbrechen profitieren soll. Oh. Das wäre ja gleichbedeutend mit der Vermutung, dass wir alle schuldig sind. Wir können jedenfalls nichts dagegen unternehmen. Außer den Mörder finden. Ja. Je eher, desto besser, Max. Erik. Yves. Hat mir zu verstehen gegeben, dass Martha vielleicht etwas Licht auf die Sachlage werfen könnte. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Oh, komisch. Dass Frauen nie zusammenhalten können. Männer es tun. Ja. Romain ist in einer Zwickmühle, Erik. Er weiß, wie Tante Luise ermordet wurde und warum. Aber ich bezweifle, ob er je herausbringen wird, wer die vergiftete Tablette in die Glasröhre gesteckt hat. Unterschätze ihn nicht. Schon, dass er zu diesen Schlüssen gekommen ist, ist sehr intelligente Detektivarbeit. Wahrscheinlich heckt er gerade mit Reggie seinen nächsten Schritt aus. Hoffentlich hast du recht, Erik. Sonst bleibt mir mein kleines Vermögen auf immer vorenthalten. Und mir auch. Erik. Wer zum Teufel hat Tante Luisa vergiftet? Wer wäre so idiotisch, Gift zu benutzen? Wie hat Reggie gesagt? Seit Jahrhunderten die bevorzugte Methode der Frauen. Er hat recht, Max. Denk an Lucrezia Borgia. Du liebe Güte. Die meisten Mörderinnen der letzten Jahrhunderte haben Gift benutzt. Weißt du was, Erik? Ich glaube nicht, dass Martha die geeignete Person dafür wäre. Nein? Nein, nein. Sie ist so ungeschickt. Täppisch ist sie. Und ich würde es auch nicht tun. So geschmacklos. Ich auch nicht. Womit wir die Zahl der in Frage kommenden Täter stark reduziert hätten, Erik. Mhm. Dann bleibt nur eine Möglichkeit. Mhm. Eine. Kaffee, Erik? Nein, nicht für mich, danke. Nimmst du Milch, Max? Na, danke, keine Milch. Schwarz im Traum, Tante Luise. Ob Romain vorhat, den ganzen Abend im Esszimmer sitzen zu bleiben? Bis der Schuldige die Nerven verliert. Da kann er lange warten. Er wird auch lange warten. Was erhofft er sich denn eigentlich? Wir haben doch alle seine Fragen beantwortet. Ja, zweifellos überdenkt er jetzt unsere Antworten. Ich glaube nicht, dass ich ihm sehr geholfen habe. Ach, wenn Sie jemanden im Verdacht haben, dann Hören Sie nicht nur auf das, was er sagt. Sie beobachten ihn auch. Sie beobachten, wie er seine Hände bewegt und was er mit seinen Augen macht, ob er unruhig ist oder gefasst. Jede Bewegung verrät etwas. Der Schweiß, der plötzlich auf der Stirn ausbricht oder das Rotwerden. Um Himmels Willen, Erik, auf welcher Seite bist du eigentlich? Immer auf der Seite des Angeklagten, selbst wenn er schuldig ist. Du hast mir jetzt einen Augenblick richtig Angst gemacht. Angst? Wieso, Eve? Wer unschuldig ist, hat nichts zu fürchten. Vielleicht nicht, Max. Aber hast du es denn nicht auch gespürt? Seit Roman das Testament vorgelesen hat, ist die Atmosphäre hier ganz anders geworden. Plötzlich, ich weiß nicht, ich habe Angst bekommen. Sag mal, Eve, warum hast du Roman weismachen wollen, du seist nie im Weinkeller gewesen? Wieso? Habe ich das getan, Max? Ich war einmal unten, ja. Ich hatte es eben vergessen, weiter nicht. So etwas vergisst man doch nicht, oder, Erik? Kaum. Aber ich hatte es doch nun mal vergessen. Ihr wisst doch, ich vergesse doch immer alles. Andere Leute Namen oder wo ich meine Tasche hingelegt habe. So wichtig war es doch nicht. Für Romain vielleicht schon. Er bildet sich doch wohl nicht ein, ich hätte ihn absichtlich angelogen? Es ist keine Frage des Lügens, sondern nur, ob man sich dazu verleiten lässt, etwas zu sagen, was man besser nicht gesagt hätte. Ich habe ja sofort zugegeben, dass ich im Keller war, als Max mich daran erinnerte. Das war nicht der einzige Schnitzer heute Nachmittag, Eve. Schnitzer? Was soll denn das heißen? Hast du nicht gemerkt, wie Romain von vornherein nur darauf gewartet hat, dass einer von uns die Selbstmordidee vorbringt? Und du hast es getan. Unter den gegebenen Umständen schien es mir die einzige mögliche Erklärung. All dieser Unsinn, dass die Berge und die Einsamkeit ihr zu viel geworden sind. Ach, immerhin eine Möglichkeit, die ich für erwähnenswert hielt. Die du aber bis heute noch nie erwähnt hast. Warum auch? Warum hast du dich eigentlich so aufgeregt heute Nachmittag, als du den Schreibtisch offen stehen sahst? Ich war nicht aufgeregt, Erik. Ich nur überrascht. So überrascht, dass du unbedingt wieder zum Dorf zurück wolltest, als wir Tante Luisa nicht finden konnten. Es war doch höchst sonderbar. Nur alles so leer. So? Ich sage dir doch, ich habe einfach gewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Du hast es gewusst. Ach, gewusst natürlich nicht, aber ich habe es eben gespürt. Was sollen denn eigentlich all diese Fragen? Worauf willst du eigentlich hinaus? Auf die Wahrheit. Die Wahrheit? Ach, du bildest dir wohl ein, dass ich... Das hätte ich mir ja gleich denken können. Ihr seid mir ja feine Verschwörer. Wenn zwei ausscheiden, dann bleibt nur ein Dritter. Sag mal, habe ich das nicht schon einmal gehört? Und was soll ich jetzt tun, mein lieber Herr Bruder? Soll ich etwa ein Geständnis ablegen? Das würde die Sache sehr erleichtern, Eve, für Romain. Und für dich, was? Du spinnst wohl! Ich soll ein Geständnis ablegen, Max. Du hast es dir aber schnell anders überlegt. Vor einer halben Stunde, da warst du noch ganz sicher, dass Erik der Schuldige ist. Was? Ja, mach doch kein so unschuldiges Gesicht, Erik. Du hast mich beinahe überzeugt, dass Max der Schuldige ist. Tatsächlich dumm von mir, dir zu trauen, Erik. Und du warst sehr darauf bedacht, die ganze Schuld auf Eve abzuschieben, nicht wahr, Max? Jetzt verstehe ich, warum. Was willst du damit sagen? Das ist die einfachste Art, den Verdacht von sich selbst abzulegen, also, nicht wahr? Hör doch auf, hört auf, ihr beiden! Inspektor! Das ist aber höchst bedauerlich, meine Herren. Meine Aufgabe ist schon schwer genug. Bitte machen Sie es mir nicht noch schwerer. Vielleicht haben Sie die Güte, mir zu erklären, warum Sie zu Tätigkeiten schreiten mussten. Sie suchen wohl einen Kronzeugen, also. Wirklich, Inspektor. Und Sie, Miss Wierig? Na schön. Sergeant Armstrong, seien Sie doch bitte so gut und richten Sie Mademoiselle aus, dass ich Sie zu sprechen wünsche. Gewiss, Inspektor. Wie lange wollen Sie uns eigentlich hier festhalten, Inspektor? Das hängt ganz davon ab, wie viel Unterstützung ich von Ihnen bekomme. Beschreiten Sie nicht Ihre Amtsbefugnisse? Meine Pflicht ist völlig klar, Monsieur. Ich muss die Person finden, die Ihre Tante vergiftet hat. Sie wollten mich sprechen, Inspektor? Ja, Mademoiselle. Vor einigen Minuten ist hier in diesem Zimmer etwas vorgefallen. Ich möchte wissen, was die Ursache war. Inspektor! Einen Augenblick, Sergeant. Also, was hat sich zwischen Ihnen abgespielt? Genau, was Sie erwartet haben. Wir haben uns gegenseitig beschuldigt. Das war nicht meine Absicht. Inspektor! Einen Augenblick, Sergeant. Und weiter. Aber Inspektor, hören Sie doch... Was ist denn, Sergeant Armstrong? Was? Das war aber sehr unvorsichtig von Ihnen, Sergeant. Ja, das tut mir sehr leid, Inspektor. Was ist denn passiert, wenn man fragen darf? Mein Revolver. Er ist weg. Langsam verstehe ich jetzt, warum Sie in England nur mit Knüppeln ausgerüstet sind. Aber Max hat Ihnen den Revolver doch zurückgegeben. Nicht wahr, Max? Ja, natürlich. Wir bezweifeln nicht, dass Sie ihn zurückgegeben haben. Aber jetzt ist er weg. Jemand muss vor dem Abendessen in meinem Zimmer gewesen sein. Vor dem Abendessen? Ach ja, als ich hinaufkam, sah ich Martha gerade aus ihrem Zimmer kommen. Martha? Nur mit der Ruhe, Max. Ich hatte sie um heißes Wasser gebeten. Und waren Sie im Zimmer, als sie es brachte? Nein, sie ging vor mir hinauf. Nein, Inspektor? Keine voreiligen Schlüsse, wenn ich bitten darf. Voreiligen Schlüsse? Alle waren vor dem Abendessen oben im ersten Stock. Jeder konnte den Gang entlang und in Sergeant Armstrongs Zimmer gehen. Na, wenn schon. Sie haben doch auch einen Revolver bei sich, Inspektor, oder? Nein. Einen Mörder bekämpft man mit anderen Waffen. Zum Beispiel, in den letzten paar Minuten habe ich entdeckt, dass er oder sie Angst hat. Die Angst ist ein sehr mächtiger Verbündeter. Wenn nämlich der Verbrecher Angst hat, dann verwirren sich seine Gedanken. Sein Urteil wird unsicher und er macht leicht einen Fehler, der die schlimmsten Folgen haben kann. Gottes Willen, was ist das denn? Schnell, Sergeant, das kam von draußen. Hier drüben. Kommen Sie ins Weg. Das ist ja Martha. Martha. Hier, Max. Helfen Sie mir, sie aufzuheben. Ja. Fassen Sie da vorne an. Hier, komm. Kommen Sie. Wir tragen sie am besten schnell wieder hinein. Kommen Sie. Hier durch. Hier, an den Kamin am besten. Was ist denn passiert? Ich weiß es noch nicht. Sie ist in Ohnmacht gefallen anscheinend. Sie lag draußen im Schnee. Ein Schluck Cognac tut ihr bestimmt gut. Ja, ich hole ein Glas. Warum hat sie denn nur so geschrien? Das weiß ich auch noch nicht. Kein Mensch zu sehen. Die Spuren im Schnee lassen darauf schließen, dass sie durch die Hintertür hinausging, dann um das Haus herum nach vorne kam und schließlich in den Schnee hinauslief, bis sie zusammenbrach. Ja, aber warum hat sie denn so geschrien? Ich... Ist schon gut, Martha. Komm, trinken Sie. Martha, was war denn los? Martha, was ist denn passiert? Nichts. Es war nichts. Haben Sie Angst bekommen? Nein. Ich war müde. Ich bin hingefallen. Sagen Sie, Inspektor, was wollte sie denn da draußen? Holz holen vielleicht. Ah, so spät noch? Nein. Und außerdem war sie ja vor dem Haus. Sie wollte wieder ins Dorf zurück. Wo wollten Sie denn eigentlich hin, Martha? Was haben Sie denn da draußen gesucht? Es muss hier sehr daran gelegen haben, wegzukommen, Inspektor. Bei solchem Tauwetter ist immer Lawinengefahr. Ja, ich will nicht mehr in diesem Hause bleiben. Wo wollen Sie denn hin, Martha? Ich werde doch nicht mehr benötigt, oder? Selbstredend werden Sie benötigt, Martha. Sie haben schließlich Tante Luisa gefunden. Sie sollen auch die Schlussszene miterleben. Sie müssen schon bleiben und unser kleines Spiel mitspielen. Spiel? Was denn für ein Spiel? Sie brauche ich auch, Sergeant Armstrong. Stets zu Diensten, Inspektor. Machen Sie doch kein so verdutztes Gesicht. Alles höchst einfach. Ich schreibe einen Namen auf ein Stück Papier. Den Zettel stecke ich in ein Kuvert und wir versiegeln das Kuvert. Auf dem Zettel steht der Name des Mörders. Einen von Ihnen werde ich bitten, das Kuvert zu öffnen. Also, wollen wir anfangen? Wer will als mein Assistent fungieren? Naja, vielleicht können Sie mir alle behilflich sein. Was brauche ich? Erstens Papier, Mademoiselle Eve. Ja? Bitte holen Sie mir etwas Papier. Mit dem größten Vergnügen, Inspektor. Martha, ein Buch bitte als Unterlage. Oui? Geht's, Martha? Lassen Sie sich ruhig. So, bitteschön. Hier ist das Papier, Inspektor. Vielen Dank. Monsieur Max, Ihren Füllfederhalter. Bitte sehr, Inspektor. Monsieur Eric, ein Kuvert. Sofort. Monsieur Max, Ihre Feder ist gespalten. Ach. Sergeant, einen alten Federhalter und Tinte. Gewiss, Inspektor. Einen Moment. So, Ihr Kuvert, Inspektor. Hier sind Federhalter und Tinte, Inspektor. Bitte schön. Da wären wir ja soweit. Ach, noch was. Siegellack und Zündhölzer. Oh, ich hab Zündhölzer, Inspektor. Oh. Entschuldigen Sie. Nervös, Max? Sie sind mir aus der Hand gerutscht. So. Siegellack, Inspektor. Danke, Monsieur Eric. Also der Name. Hier. Jetzt das Löschpapier, Mademoiselle. Hier, geht das? Merci. So. Jetzt lecken wir das Kuvert mit der Zunge ab. Oh, wie unhygienisch, Inspektor. Aber einfach. Und zu guter Letzt hat jemand einen Siegelring. Sie dachten wohl, ich wollte Ihnen eine Falle stellen. Ich habe einen hier. Den Ring Ihrer Tante sogar. So. Ein wunderbares Siegel. Eine Adresse ist eigentlich unnötig, was? Will jetzt jemand das Kuvert aufmachen? Am besten das mache ich, Inspektor. Nein, Sie sind vom Metier, Sergeant. Sie sollten die Antwort wissen. Sie vielleicht, Martha? Nein, bitte schön, ich nicht. Nein, ich dachte, Sie würden es gern. Nein. Geben Sie her, Inspektor, ich mache es auch. Nein, Monsieur. Sie, Mademoiselle F. Muss ich? Lieber nicht, bitte. Na schön. Im Augenblick können Sie noch alle tun und lassen, was Sie wollen. Monsieur Max. Ich wusste, dass Sie schließlich auf mich verfallen würden, Inspektor. Natürlich. Solche Augenblicke kenne ich von der Spielbank her. Ja, Mord ist ein Glücksspiel. Mit einem recht hohen Einsatz, Inspektor. Gut. Was? Wer, Max? Ja. Die selber, Eve. Willst du mich auch mal reinschauen lassen? Eve? Ja. Danke. Verdammte Lüge. Er hat meinen Namen auf ein Stück Papier geschrieben. Na denn schon. Was soll das beweisen? Beruht darauf Ihre Anklage, Inspektor? Auf einem Namen? Sie werden noch einmal raten müssen. Ich wusste, der Mörder würde sich erinnern. Erinnern? Ich bat Sie alle, mir verschiedene Dinge zu bringen. Ich bat Sie alle mit Namen. Aus reinem Fall. Und was ich da haben wollte, das hätte sich irgendwo befinden können und jeder von Ihnen hätte es mir bringen können. Aber nur einer hat es mir gebracht. Unverzüglich, ohne nachzudenken. Und zwar Erik. Er ist geradewegs zum Schreibtisch gegangen und hat mir den Gegenstand aus einer Schublade geholt. Den Siegellack. Dann muss er also schon früher an dem Schreibtisch gewesen sein. Richtig, Eve. Erik hat den Siegellack dort gesehen, als er Tante Luisas Tabletten fand. Eine reizende Falle, Inspektor. Aber Sie haben einen kleinen Umstand übersehen. Natürlich gebe ich zu, dass ich auch vor heute Abend schon einmal an dem Schreibtisch gewesen bin. Und ich gebe zu, dass ich den Siegellack dort gesehen habe. Heute Nachmittag nämlich, als Eve und ich den Schreibtisch offen fanden. Der Siegellack war in der Schublade mit dem Springschloss. Sie lügen, Erik. Was soll das heißen, Richie? Der Siegellack war heute Nachmittag noch nicht da. Ich habe ihn erst vor ein paar Stunden im Dorf unten gekauft. Ich habe ihn erst vor ein paar Minuten auf Anweisung des Inspektors in die Schublade gelegt. Nämlich, als ich gerade die Tinte geholt habe. In die gleiche Schublade, in welcher Tante Luisa ihre Tabletten hatte. Erik! Ich hoffe, ich muss von diesem Revolver keinen Gebrauch machen. Psst. Da ist jemand auf der Treppe. Rühren Sie sich nicht! Tante Luisa! Erik, kommen Sie zurück! Eve ist ohnmächtig geworden. Vater! Vorsicht, Ritchie, machen Sie keinen Mist, da könnte ich schießen! Erik, zurück! Kommen Sie zurück, machen Sie keine Dummheiten! Nicht schießen! Um Gottes Willen, nicht schießen! Abgrund mitgerissen. Ja. Aber setz dich doch, Tante. Danke. Sie sagten doch, Inspektor, Erik hätte Tante Luisa vergiftet. Nein. Das hat er auch. Ich verdanke dem Inspektor mein Leben. Ja. Wieso? Genau wie ich es Ihnen beschrieben habe. Ihre Tante ist vergiftet worden. Durch eine ganz kleine Dosis Cyanid, die in der Tablette direkt über der von Erik fabrizierten eingedrungen war. Cyanid ist leicht löslich und lässt sich leicht absorbieren. Die Tablette über der Vergifteten. Jetzt verstehe ich. Was für ein Glück. Gott sei Dank war die Dosis nicht tödlich. Und wir müssen dem Dorfarzt dankbar sein, dass er sofort die Symptome von Cyanidvergiftung gekannt hat. Der Inspektor beschloss, den Fall so zu behandeln, als sei tatsächlich ein Mord begangen worden. Besonders vergnüglich war es nicht, in meinem Zimmer eingeschlossen zu sein. Ich habe heute Nachmittag beinahe die Tür eingeschlagen. Das hätte Ihren schönen Plan ruiniert, Inspektor. Und Ihre Tante hat ihn heute Abend beinahe ruiniert. Sie hat Martha furchtbar erschreckt. Ich wollte nicht länger im Dunkeln sitzen und habe mir deshalb eine Lampe angezündet. Ich bin zum Fenster gegangen, um die Vorhänge zuzuziehen. Und da stand Martha und starrte zu mir herauf. Madame, ich kann's noch gar nicht glauben. Unser Plan war, dass Ihre Tante im psychologisch richtigen Moment erscheinen sollte. Aber nicht so, wie Sie es gemacht haben. Das war sehr unartig von Ihnen. Ja, ich weiß. Aber ich hatte gehorcht. Und ich dachte, es sei ein guter Moment. Wie recht du gehabt hast, Tante. Der arme Erik. Ja. Mr. Armstrong hat mir erzählt, in welcher Klemme ihr euch befindet. Reggie, Sie haben doch nicht... Nein, nein, nein, nicht alles. Nur, dass Sie alle dringend Geld brauchen. Ja, dem können wir ja abhelfen. Das kannst du bestimmt, liebe Tante. Ich könnte jetzt einen Cognac vertragen, auf den Schrecken hin. Sie brauchen es nur zu sagen, Eve. Ja, ich weiß, Reggie, auf Spesen kosten. Ja. So, Inspektor. Und nun wollen Sie mich sicher wegen Unterschlagung und Betrügerei verhaften. Bis jetzt haben wir über Ihren Fall noch keine Strafanzeige erhalten, Monsieur Max. Bei uns in der Schweiz muss alles seinen offiziellen Weg gehen. Falls es Ihnen gelingen sollte, den Gegenstand zu ersetzen, den Sie sich ausgeliehen haben, ohne dabei geschnappt zu werden, meine besten Wünsche haben Sie. Ich habe es ja gleich gemerkt, Inspektor. Im Grunde sind Sie ein Mensch mit Gefühl. Sind wir das nicht alle? So, bitteschön, ich gewette. Danke. Fahren Sie wieder nach Paris zurück, Yves? Nein, Reggie. Nach London? Vielleicht, wenn ich dort eine Stelle finde. Sagen Sie mal, können Sie tippen? Mit einem Finger. Dann habe ich genau die richtige Stelle für Sie. Wirklich? Rufen Sie Whitehall 1212 an und erwähnen Sie meinen Namen. Scotland Yard, das werde ich machen. Ich hätte auch gerne etwas zu trinken. Ja, Tante, ich bring's dir. Lassen Sie es, Eve, ich mach das schon. Vergessen Sie Martha nicht. Nein, nein. Danke, Sergeant. Bitte schön. Was ist denn das? Das ist Whisky. Aber Reggie. Ich meine, das ist eine neue Art von Apfelsaft. Ausgezeichnet. Ja. Das wärmt einen so schön durch. Davon muss ich mir auch ein paar Flaschen beschaffen. Trinkt man das zu jeder Tageszeit? Aber gewiss, Madame. Bei Bedarf nehmen.